Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da weg. Klopft denn da? Kannst du diesen Dragon-Typen mal sagen, dass wir das Ankoppeln nach der Sendung machen? Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Oh, hey, man kann auch Und damit herzlich willkommen zu Weltraumaffen. Hallo. Elon. Take the red pill. Take the red pill. Houston, habt ihr mich verstanden? Houston, wir leben in einer Gesellschaft, ja. Da Da habt ihr sind es. wir mal wieder. Ich bin Die der Astronauten Mars. nicht, die leben nicht mehr in der Gesellschaft. Wir leben teilweise in Anarchie, teilweise nicht. Man weiß es nicht. Das wird sich alles noch zeigen. Power-Vakuum, ist der Bescheid, ne? Black Power Vakuum. Black Power Vakuum, Marcel, das steht. Black Vakuum mit das oder was? Ich wollte nur sagen, dass das Brettspiel Risiko Teil des kulturfaschistischen industriellen Komplexes ist und zu den Unruhen geführt hat, die wir jetzt sehen. Das hast du schön gesagt, Abel. Bin stolz auf dich, ja. Wir fangen aber in Deutschland an heute noch. Barbara, Barbara. Da wird Barbara. Barbara Bochert, Verfassungsrichterin, generell gehört dem Gericht und Richtern ein spezieller Respekt gegenüber gezollt, weil eben Gerichte ein friedliches Zusammenleben organisieren, dadurch, dass sie eben das Recht sanktionieren und zur Zivilisation beitragen. Also ich mag die Dame auch nicht, aber generell bei einer Richterin muss man sich ein bisschen, das ziemt sich nicht, die einfach nur mit verbalem Müll zu bewerfen, sondern der muss präzise formuliert sein. Ja, Deswegen wollte das ich nur. herausragende Ding hier war wohl, dass sie gesagt hat, es sind ja auf beiden Seiten Leute gestorben an der Grenze. Guck mal, hier, Also das Interview, ne? Das Interview Flüchtlinge von und Grenzsoldaten oder so, genau. Das Interview ist von einem Peter Burkhardt geführt, ja, und der interviewt die Barbara Borchardt. Da ist ein Unterschied, ja, in so einem, ja, in zwei Buchstaben. Das ist krass. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Das sind alles die Medien und Bill Gates. Danke dafür. Xavier, bitte nimmst du deine Medikamente Ich und nehme gleich deine gleich mit, weißt du, dann bin ich doppelt gesund. das gute Risperdal schützt vor paranoider Wahrnehmung. Ja, durchaus. Wer hat das gesagt? Moment. Plato. Plato. Auf Barbara jeden Bochert, Fall. Verfassungsrichterin und Mitglied der antikapitalistischen Linken, erklärt, wie ihr Amt und ihre systemkritische Haltung zusammenpassen. Bam, okay, cool. Kann eine Verfassungsrichterin ein System schützen, das sie ablehnt? Bochert, das Grundgesetz schreibt kein System vor, in dem wir leben. Insoweit sehe ich da keinen Widerspruch. Als Verfassungsrichterin sind die Grundlagen für mich das Grundgesetz und unsere Landesverfassung. Ich war ja schon Stellvertreterin im Landesverfassungsgericht und lange Zeit im Rechtsausschuss, in dem ich mich unter anderem besonders für die Stärkung der Demokratie eingesetzt habe. Im Verlaufe des Artikels wird man noch merken, dass diese Form der verstärkten Demokratie eher halt linker Volkswille ist und sie halt eben ein Stück weit weiter links steht, wie man das zunächst annehmen wollen würde, ja. Ja, aber ich meine, das sollte ja niemanden überraschen. Also diesen Spruch mit dem Demokratiestärkung, Demokratiefördergesetz und so weiter und so fort, dass sich dahinter linke Politik versteckt, das wissen wir ja eigentlich schon. Also unsere Zuschauer müssen es auf jeden Fall wissen. Oder Zuhörer. Im Verfassungsschutzbericht 2018 wird die antikapitalistische Linke AKL, der sie angehören, als Beobachtungsobjekt unter Linksextremismus geführt. Wenn man sich den Text zur AKL im Verfassungsschutzbericht durchliest, dann habe ich Zweifel an der Feststellung, dass wir als verfassungsfeindlich eingestuft werden. Was ist denn gegen Antiimperialismus, Antifaschismus und Antikapitalismus zu sagen? Das steht doch nicht im Widerspruch zu unserem Grundgesetz. Da habe ich als Kenner von der UdSSR und der Geheimdienstpolitik speziell nützliche Idioten weltweit einzuspannen für Kreml-Operationen, habe ich halt einen Stein im Bauch, wenn ich Antiimperialismus, Antifaschismus, Antikapitalismus so hintereinander höre. Als Einzelnen kann man sich noch über das Wort streiten, aber ich kann einfach nur mit dem Kopf schütteln. Also, ja, vor allem, wenn du einfach mal die Liste erweitern würdest, weil so, wenn sie ja so unbiased ist in ihrer professionellen Arbeit, dann müsstest du die Liste erweitern können mit, was ist denn gegen Anti-Globalismus, Anti-Imperialismus, Anti-Faschismus, Anti-Kommunismus, Anti-Kapitalismus, Anti-Sozialismus, Anti-Feminismus zu sagen. Aber da werden diese Kategorien und diese Ideen und Begriffe halt eben rausgelassen und das ist halt für sie selbst kein guter Spruch, den sie da abgelassen hat. Ja, so, aber besonders OPEX, als Verfassungsschutzrichterin. Aber OPEX, im Grundgesetz steht doch, Frauen und Männer sind gleich, mit anderen Worten, das ist doch dann nicht mit Antifeminismus kompatibel. Ja. Du weißt doch, wie die Leute denken. Ja, ich weiß, wie die Leute denken, aber mir ist einfach langweilig, weißt du, mein Problem ist nicht, dass ich glaube, die Welt wird von irgendwo kontrolliert und ich bin so der Typ, der das durchschaut hat, sondern eher so, okay, ja gut, es ist halt langweilig, die Leute sind halt inkompetent, die sind ehrlich, du musst nur zuhören, weißt du, Meinungsfreiheit. Das Schlimme, sie sagen, was sie denken. Mit dem, die Welt wird kontrolliert, das ist ja sogar noch ein kindlich naiver Gedanke an die Steuerbarkeit der Welt. Viel schlimmer ist der Gedanke, dass wir tatsächlich niemand in Charge haben, niemand, der ganz oben hockt und sich irgendwas überlegt, was ja viel eher der Fall ist, dass es da irgendwo ein Powergrüppchen gäbe. Was mich auch irgendwie stört, ist, dass sie hier sagt, praktisch sagt, dass das Kapitalismus halt nicht im Grundgesetz steht und solche Sachen. Was aber ganz klar im Artikel 14 Grundgesetz steht, ist das Eigentumsrecht. Und dass Enteignungen nur bei entsprechender Entschädigung möglich sind und solche Sachen. Damit funktioniert halt Sozialismus oder Kommunismus schon mal nicht. Das heißt, man hat schon das Gefühl, dass wir eher in die kapitalistische Richtung gedreht sind vom Grundgesetz her, man wollte ja auch solchen Entwicklungen einen Riegel vorschieben mit dem Grundgesetz, solchen extremistischen Entwicklungen, und zwar in beide Richtungen. Damals hat man noch Stalin und Hitler vor Augen gehabt. Ja, und früher war auch die Linke eigentlich, die war ja religionskritisch. Die hatte ja irgendwie was zu sagen und irgendwie was beizutragen, aber jetzt, weißt du, jetzt Braunnase, hier Stiefellecker für Islam. Das ist total dämlich. Das macht echt gar keinen Sinn. Sollte eine Verfassungsrichterin nicht über Zweifel erhaben sein? Im Grunde genommen geht es nicht um mich als Person. Da ist diese Kampagne der AfD mit dem Ziel, die CDU unter Druck zu setzen. Und wenn ich mir manche Zeitungsartikel angucke, dann zeigt sich doch die Haltung gegen alles, was links ist, teilweise der pure Antikommunismus. Das erlebe ich seit 30 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Ach komm. Ach komm. Und an dem Punkt muss ich sagen, bitte, liebe Linke, euer Täuschungshandwerk der extremen Linken liegt eigentlich darin, dass man den Menschen erzählt, man wolle nur Sozialismus beziehungsweise demokratischen Sozialismus. Wenn man sich direkt über Antikommunismus beschwert, dann schreit das in den Himmel hoch nach düsteren Geschichten der Vergangenheit, vor allem der vom Ostblock. Weil mit Antikommunismus, ja, das ist Menschenrechte schützen. Das ist Antikommunismus. Du kannst doch einfach anhand einer Mauer und Gründe, wieso sie aufgebaut wird, ganz leicht verstehen, wie so sich halt Kommunismus und Sozialismus von anderen Ideologien unterscheidet. Jedes Mal, wenn ein kommunistisch-sozialistisches Regime eine Mauer aufbaut, dann ist es dafür da, damit die Leute aus dem Land nicht raus können. So, und das wird dann gesagt, ja, das ist zu deinem Schutz. So, und in anderen Ländern, wenn die halt autoritär werden, weißt du, die nicht kommunistisch, die bauen dann Mauern, um halt eben Leute draußen zu halten, weißt du, damit keiner reinkommt. So, aber nicht, um die eigenen Leute aus dem eigenen Land zu verbieten, auszureisen. Und ich verstehe halt ehrlich nicht, wie du nach all dem ganzen Zeug, was geschichtlich passiert ist, was feststellbar ist, von allen Seiten, was jetzt gerade aktuell passiert in Venezuela, dass du hingehen kannst und da hingucken kannst und sagen kannst, weißt du was, ja, denen geht's gut, das will ich hier auch. Ja, und wenn man jemanden Kommunismuskritiker übt, dann ist das hier Antikommunismus. Und dann wird es genauso, halt klingt halt genauso wie halt Antifaschismus. Du hast schon Antifaschismus eingebracht in die Gesellschaft als, guck mal, das ist wichtig und richtig, damit hier kein irgendwo Drittes Reich aufkommt wieder, ne? Ab geht's. So, und dann tust du dieses Anti-Ding auf alles weitere daran kleben und sagen, hier, deswegen ist das systemrelevant. Antikommunismus ist demnach das Problem. Weißt du, so, versteht ihr, wie ich meine? Nein, ja, also, noch nie. Wer meint Antikommunismus, der teilweise der pure Antikommunismus, also der ist kein Demokrat, eins. Zwei, Das ist wieder genau dieses Ding, was diese Alte da auf der Strategiekonferenz gesagt hat. Und da wundert es mich umso mehr, dass die Leute sich jetzt über diese Sache hier, dass das jetzt irgendwie so ein kleiner Skandal geworden ist. Zwar auch irgendwie wieder nur bei den Leuten, die sich mit sowas halt ein bisschen beschäftigen und jetzt nicht in der breiten Öffentlichkeit. Also ich weiß jetzt nicht, ob die ARD da auch irgendwie groß was zugemacht hat oder so. Aber auf jeden Fall ist ja fast Wort für Wort das, was diese Tante da auch gemeint hat, als es um diese Verfassungsrichterin in Berlin ging. Der Antikommunismus, wir dachten, der wäre überwunden. Ja, also wo ich mir auch denke, so also Kommunismus, den Begriff, den wird man einfach über die vielen Millionen Toten nicht positiv besetzen können. Man muss dazu politisch mit Propaganda indoktriniert werden, damit der Begriff positiv besetzt werden kann. Das ist wie der dritte Weg, einen nationalen Sozialismus, den wird man auch nicht positiv behaften können, mit noch so viel Framing. Und genauso verhält sich das mit dem Kommunismus. Da ist halt nichts zu holen, weil es halt Systeme sind, die gescheitert sind, massiv, kolossal, auf grandiose Art und Weise, wo ich mir einfach nur denke, ja, das betrifft vor allem den Antikommunismus in Richtung Antikommunismus, das schützt Menschenrechte, das ist Bürgerpflicht. Ja. Und dann halt, weißt du, fucking Antikommunismus, ey. Geh mal einfach zu einem Sozialisten hin, der sich selbst so als Marx-Liebhaber und Sozialist halt bekennt und so angehender radikaler Kommunist, gehst da hin, fragst du, so, hey, wie wär's, wenn wir wollen ja internationalen Sozialismus haben, ne? Und er so, ja genau, das ist genau der Sinn, wir wollen international das Proletariat, Arbeiterklasse vereinen, ja Mann, Also, ey, kann ich das auch bei mir erstmal national machen? Und er so, halt, stopp, Moment. Nein. Ach, das ist so traurig, ey. Das ist so traurig. Wieso? Wieso sind die Leute immer noch Kommunisten? Und gegen Ende des Interviews kommt halt noch raus, dass die gute Frau für einen Posten doppelt bezahlt worden ist. Also, wo man sich dann auch fragen kann, ja, dass du für ein Amt zweimal Geld erhältst, könnte dir dann schon auffallen, selbst wenn das automatisch dir überwiesen worden ist, musst du doch wissen, warum dir Geld überwiesen wird. Also, ja. Sagt sie dann irgendwas Sinnvolles? Ja, sie sagt, sie würde es zurückgeben, wo ich mir auch denke, ja, hat halt auch schon wieder so einen Kommunismus-Flair. Ha, es gab Mauertote auf beiden Seiten. Haha, Sei doch still, ey. War die DDR ein Unrechtsstaat? Es gab Unrecht, keine Frage, aber die DDR war kein Unrechtsstaat. Unrechtsstaat ist juristisch gar nicht definiert, somit wäre das doch ganze Leben in der DDR Unrecht. Ja, aber, ach, Gott, aber Faschismus, ne? Das. Aber Hate Speech. Ja, genau, das alles ganz klar definiert und. Oh, nee, Mann, und nee. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ja, das ist auch ganz klar definiert. Juristisch. Vor allem tut sie so, als wäre sie damit geboren, als wäre das wie so ein Muttermal, was sie halt nicht wegbekommt durch OP oder sonst was, weißt du, kriegt sie nicht weg, das kommt immer wieder, so ihre Ideologie. Mädel, ändere doch einfach mal deinen Gedankengut. Das Einzige, was du machen musst, ist einfach nur dafür sorgen, dass du mit weniger kognitiver Dissonanz durchs Leben gehst, weißt du, und fertig. Dann ist dein Leben besser, du kannst deinen Job besser machen. Entscheide dich in irgendeine Richtung. Du kannst entweder sagen, du wirst jetzt noch linksradikaler oder du gehst einfach hin und sagst, okay, gut, dann werde ich halt das verwerfen und werde bessere Richterin. Die Frage ist doch auch, schau mal, vornehmlich geht es doch den Leuten darum, dass den ärmeren Menschen in der Gesellschaft geholfen wird. Warum will man denen helfen mit einem System, was maßgeblich gescheitert ist? Warum überlegt man sich nicht, ich weiß nicht, an eine Bildungsoffensive, wie man Leute mit geringverdienenden Jobs eine höhere Qualifikation erwerben lässt oder sowas? Wieso macht man nicht etwas, was tatsächlich den Menschen hilft? Wieso schielt man auf eine Systemfrage, die bereits gestellt wurde, gescheitert ist? Wieso versucht man nicht mit dem, was man jetzt hat, zu arbeiten und den Schichten, die verarmt sind, tatsächlich zu helfen? Also, weil es den Leuten nicht darum geht, armen Leuten zu helfen, weniger arm zu werden. Okay, denen geht es darum, einfach die reichen Leute loszuwerden und sich selbst an dem, was locker wird, in dieses Machtvakuum reinzusetzen. Das ist das Ding. Kein Sozialist würde irgendwie einem Typen, der hinter ihm steht in der Warteschlange für das Entkulakisieren, den Platz vor ihm geben. Keiner würde. Ja, sie kann sich doch aber jetzt auch bestätigt fühlen in ihrer Meinung. Sie ist ja immerhin da jetzt auch gewählt worden zur Richterin. Das ist ein hohes Amt. Kann sie ja durchaus irgendwie als Erfolg verbuchen, sozusagen. Ja, also, das wohl zu sein, ne? Was heißt hohes Amt? Also soweit ich das weiß, ist es auch nur ein Ehrenamt da in diesem Landesverfassungsgericht. Aber und dass die Dame keine Volljuristin ist oder so, scheint sich auch, also das hatte ich jetzt vergessen einzureichen, der Herr Dieringer hatte dazu einen Artikel in der Welt geschrieben. Das ist also eigentlich die einzige Voraussetzung, ne, dass sie vernünftig ausgebildet sind als Juristen so ungefähr. Nee, noch nicht mal. Also es gibt, je nach das nach Land unterschiedlich, es gibt da Stellen für Laien an diesen Landesverfassungsgerichten und teilweise werden die sogar vorgeschrieben. Also das müssen nicht alles Richter sein, weil es ist ja auch eigentlich so, dass in diesen das Bundesverfassungsgericht so vielleicht so, ja egal. Ja, Bundesverfassungsgericht ist ein bisschen zu hoch, ja. Ja, auf jeden Fall, das so ist es da auf jeden Fall bei diesen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber. Kulturmarxismus. Ja, genau. Ja, richtig, Emil, genau. Ich wollte nur mal darauf hinweisen. Ne, das ist jetzt hier, man wird doch wohl nochmal den Kapitalismus kritisieren können. Es sieht doch jeder, wie schlimm der ist. Hier, guck dir nur die ganzen Sachen an, die wir die ganze Zeit hier irgendwie propagieren und so, ne? Hier dieser Antikommunismus, der immer aufkeimt, so, das ist ja in etwa dasselbe, oder? So, ne? Aber es ist auch nicht Kulturmarxismus, das ist voll. Spricht einfach mal jeden Tag prophylaktisch 3 Hate Speeches. Einfach damit ihr das durchbringt, wisst ihr. So, und geht auf thatsafespace.net, das ist auch wichtig. Ja, und hier mal das Kontrastprogramm zu der ganzen Geschichte, wobei ich hier sagen muss, das ist zwar so von der Überschrift, würde man erstmal sagen, ja, schlägt wahrscheinlich in die gleiche Kerbe. AfD-Politiker plädierte für Abschaffung der parlamentarischen Demokratie. Wenn ich mir aber diesen Artikel durchlese, dann klingt das eher danach, als hätte der Herr gemeint, man bräuchte quasi diese repräsentative Demokratie nicht mehr so sehr und es wäre ja eigentlich besser, wenn man mehr direkte Demokratie hätte. Ja. Aber so, ja, bei den Leuten kommt da natürlich nur an, oh mein Gott, er hat gesagt, parlamentarische Demokratie, mit anderen Worten, er ist kein Demokrat und bla bla bla bla bla. Ja, das stimmt dann eben nicht, ne? Gibt ja andere Demokratieformen. Ja, nicht wirklich. Und ich sag mal so, also ich verstehe es ja, warum man das früher so machen musste, ne? Irgendwie die Leute irgendwie von überall herkarren, dass sie sich dann da irgendwo treffen und dann diese Sachen irgendwie da entscheiden, aber ich mach mal heutzutage, wo jeder irgendwie einen Internetanschluss bei sich zu Hause hat, da könnte man halt diese ganzen partizipatorischen Dinge alle ohne großen Aufriss da auch mehr Leute daran teilhaben lassen. Das war ja auch dieses Ding, was die Piratenpartei ursprünglich mal anstoßen wollte. Und ich halt aber davon nichts. Also mehr Demokratie. Du kannst auch einfach mit deiner Clique oftmals durch Klinkenputzen bei Politikern mehr erreichen, wie mit groß angelegter demokratischer Offensive, weil die Leute ja, aber das ist nicht nur daran, wie das im Moment funktioniert halt eben. Ne? Also es gibt ja auch genug Volksentscheide, die klappen nur meistens halt eben nur in unseren Stadtstaaten halt, ne? In Berlin, in Hamburg und so. Weil da die Leute halt noch besser und die Hürden geringer sind und so, aber das hat es ja auch alles schon gegeben, ne? Und es wird ja teilweise ignoriert. Es gab ja jetzt auch diese Woche wieder dieses schöne Ding, dass sie jetzt den Tegel-Flughafen schließen wollen. Da gab es eigentlich einen Volksentscheid dazu, dass man den eben nicht schließen soll. Aber ja, es ist jetzt scheinbar egal, weil es ist ja nur ein Volksentscheid gewesen und wir wissen es halt besser. Ich finde es übrigens auch klasse hier, dass bei einem Treffen von Parteifreunden spricht ein politisch aktiver Mensch ja darüber, dass man ein politisches System verändern sollte. Wow, das ist krass. Wie kann man nur? Oje, oje. So. Politisch aktive Leute sprechen über Politik? Oh. Ja, wenn ich überlege, was die SPD da so teilweise von sich gibt, genau oder so, das ist ja weniger. Das ist ja genauso wenig rechtens, sozusagen. Oder systemzerstörend, ja. Ja, Christian Lindner auf Twitter. Wir bleiben beim Thema System zerstören. Mhm. Ich fand das ganz, also ich habe überhaupt von dieser ganzen George-Floyd-Geschichte nur dadurch erfahren, dass plötzlich in meiner FDP-Blase alle Welt Black Lives Matter rumgetwittert hat. Und ich fand das wirklich faszinierend. Also, so wie hier Herr Lindner schreibt, erschütterndes Video aus den USA zu George Floyd, Rassismus tötet und geht uns alle an, egal ob in Minneapolis oder bei uns, müssen jedem Ressentiment jeden Tag widersprechen. Christian Lindner. Stand with the fist. Matter, I can't breathe. Ja. Ich glaube auch, weil ich meine, also an dieser Bewegung Black Lives Matter, also ich weiß nicht, ob die mal einen guten Anfang genommen hat, das wollten mir mehrere Leute erzählen, ich bin mir da nicht so sicher, aber eigentlich ist es auch relativ egal, weil das, was da ziemlich schnell draus geworden ist, das haben wir gesehen. Ne? Also ich sag nur, wie war es, Pigs in a Blanket, fry 'em like bacon, irgendwie so. Yeah. Diese Scheiße, die sie da gerufen haben, damals schon, als das Ding losging. Und also, wurde halt komplett abgeschirmt. Ne? Also man hat also, von diesen Sachen, außer irgendwelchen Videos bei Twitter oder so, hat man nichts davon mitbekommen, weil unsere Journalisten, Experten diese ganze Nummer schön klein gehalten haben. Also die ursprünglichen Black Lives Matter Proteste, die auch um Ferguson herum entstanden sind, die haben ja gefordert, dass sich die Polizei aus den schwarzen Vierteln zurückzieht. Das hat die Polizei in den USA auch so umgesetzt, wie die Protestierenden es gefordert haben. Und das ist dann in die Kriminalitätsstatistik eingegangen als Ferguson-Effekt, weil dort, wo sich die Polizei zurückgezogen hat, sind die Mordraten sprunghaft nach oben gestiegen, weil eben Gangs halt auch vorhanden sind in den USA. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Wow, krass, hätte ich gar nicht kommen sehen. Nee, wow. Und, einfach Black Lives Matter OPEX, ist einfach Black Panthers, okay. OPEX, dass du das jetzt als weißer Mann, ja, im Nachgang, ja, dass du dann sagst, ah, das habe ich gewusst. Das ist genau die Arroganz, die solche Sachen mitverursacht. Und dass du genau jetzt als weißer Mann sagst, du als weißer Mann, das habe ich doch gewusst, das ist genau... nee, aber... Können wir das dann endlich lang so weitermachen, weil das ein dummes Argument ist. Nein, aber generell in den USA könnte man viele Sachen etwas anders machen und generell ist eine Gewaltspirale immer was Schlechtes und oftmals ist auch ein Gang-Problem ein Problem von Policy. Allerdings sehe ich halt, wenn ich Black Lives Matter als Hashtag wahrnehmen, sehe ich halt so gut wie nie irgendwelche Policy-Vorschläge, sondern halt immer nur emotionale Debatte, yeah, emotionale Propaganda, Talking Points. Und ich sehe nie einfach nur eine Diskussion, dass man zum Beispiel sagt, Amnestie für Leute, die wegen Marihuana ins Gefängnis gekommen sind, nachdem Marihuana legalisiert worden ist in einem Bundesstaat. Sowas, damit könnte man Politik machen. Aber sowas sehe ich so gut wie nie. Also, ja, wo ich mich dann... Das halt einfach Black Lives Matter, die sind ja gut gefördert in Amerika, die bekommen auch den Platz, um da zu reden und so, und die laden sich auch die Leute ein, die sie haben wollen, um dort zu reden. Unter anderem auch Ilhan Omar, die halt antisemitisch ist. So, und dann so, Jungs, Mädels, wie wär's, wenn wir einfach nicht irgendwie ein totalitäres ideologisches Konstrukt durch ein anderes auswechseln und einfach nur die Farbe von den Leuten ändern? So, komm, nee, nein. Das ja, auf jeden Fall ist da jetzt auch schon ein Video jetzt aufgetaucht, was diese Festnahme da zumindest in Teilen zeigt von dem Floyd. Und ja, also es gibt eigentlich keinen Grund davon auszugehen, dass es rassistisch motiviert war. Und auch dieses Share-Pick, was da sofort rumging, was angeblich diesen Polizisten da gezeigt hat, in zwei Bildern, einmal irgendwie als Ku Klux Klan-Typ oder so und einmal als der Polizist halt, wie er da kniet. Das ist ja auch ein Fake gewesen. Also das war nicht die gleiche Person. Es sah denn zwar ein bisschen ähnlich, aber das war halt nicht der. Und ja, also... Ja, was ich gesehen habe, kann man auch nicht unbedingt als Rassenprotest oder so einschätzen. Da waren viel zu viele Weiße dabei. Nach allem... Ich denke, das ist... Also die waren überwiegend sogar. Das ja, ist sehr weit, der Punkt, dass das gehijackt worden ist von dem, was wir hier Antifa nennen würden. Ja das also, auf jeden Fall. Es hat sich von der ganzen Black Lives Matter-Angelegenheit in Amerika schon total entwickelt. Aber vielleicht können wir noch mal zum Fall kurz sagen, was ist denn da überhaupt passiert? Weil viele Details werden nie erwähnt. Es ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass der George Floyd ist in einem Geschäft einkaufen gewesen und hat mit Geld bezahlt. Ein von den Geldscheinen, mit denen er bezahlt hat, war ein falscher 20 US-Dollar-Schein. Und deswegen ist die Polizei überhaupt erst gekommen. Mhm. So, und das ist erstmal der Anlass dieser ganzen Sache gewesen. Und dann hat das Ganze eben darin geendet, dass der George Floyd von einem Polizisten auf dem Boden fixiert wurde, auf eine Art und Weise, wie es normalerweise nicht gemacht werden darf. Und zumal auch, er auch schon gemacht werden darf. Ein Faktum, der mich persönlich auch sehr aufgeregt hat, war, 2 Minuten, nachdem medizinisch feststellbar war, dass er wirklich Probleme hatte, weil kein Puls mehr messbar war, wurde er trotzdem weiterhin fixiert. Und erst danach wurde er quasi medizinisch versorgt. Und du musst ja auch dazu sagen, dass er die ganze Zeit über schon in Handschellen war. Ne? Ja, also wie gesagt, um ihn unter Kontrolle zu bringen oder so, sondern der war... Aber das ist halt, der ganze Fall ist einfach tragisch. Wegen so einer Bagatellsache, ein gefälschter 20er, dann übertriebene Polizeimaßnahmen, dann gibt es halt auch noch ein paar andere Sachen, die Würze noch ein bisschen erhöhen. Zum Beispiel ist jetzt bei der Obduktion herausgekommen, dass er anscheinend halt nicht an Erstickung gestorben ist, sondern halt tatsächlich an anderen Sachen, was den Polizisten in keiner Weise natürlich freispricht von seinem Falschhandeln. Und der Polizist war seit 14 Jahren, hat der parallel mit dem bei einem Nachtclub als Türsteher gearbeitet. Genau, also das sind ganz viele Details, die auf gar nichts schließen lassen können, aber die Gemüter halt auf allen Seiten erhitzen. Ja. Also, dass sie zusammen, also, aber es war ein bisschen vage. Sie haben zwar im gleichen Club gearbeitet, aber in verschiedenen Bereichen und so, aber es ist eigentlich anzunehmen, dass die beiden sich zumindest vom Sehen kannten. Wenn man so lange Zeit im gleichen Laden arbeitet, 14 Jahre ist eine lange Zeit. Ja, aber hey, hier, wollt ihr mir sagen, dass Black Lives don't matter? Huh? Wollt ihr mir sagen, dass Polizisten auch ein Leben haben? Nein, komm, nee. Also wie diese ganze Sache jetzt zu bewerten ist, ist natürlich nicht klar. Aber einfach zu sagen, das ist einfach nur Rassismus oder oh, ups, es war einfach nur ein Versehen, beides stimmt so nicht. Aber ja, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass diese ganze Sache natürlich jetzt ziemliche Ausmaße angenommen hat in Amerika und halt auch nicht mehr nur auf Black Lives Matter beschränkt ist, sondern halt ganz andere Dimensionen angenommen hat. Ja, es kommen ja auch immer mehr Sachen zu Vorschein, wie halt mehrere Fraktionen Sachen organisieren, um die Sachen, also diese Aufstände, anders kann man es ja nicht sagen, am Laufen zu halten, ja, indem sie halt Material auf die Straße stellen oder anderweitig für Organisation sorgen. Und das sind halt mehrere Gruppen. Das ist nicht nur Black Lives Matter. Black Lives Matter spielt da, glaube ich, eine sehr untergeordnete Rolle. We are witnessing glimpses of the full insurrection of the far left has been working on for decades. Within hours, militant Antifa cells across the country mobilized to aid BLM, the worship of communist terrorists and fugitives. They want regime change and the end of the rule of law. Antifa have partnered with them for now to help accelerate the breakdown of society. Ich fand den Take schon ein bisschen heftig, weil der halt auch auslässt, dass gewisse Policy-Sachen in den USA einfach nicht so gut laufen, wie man es sich für ein entwickelndes Land vorstellt. Auf der anderen Seite gehe ich halt schon auch akkord mit dem, was er sagt, auch wenn ich mir ein Wort in Richtung Policy von ihm gewünscht hätte. Also, ja, ich glaube, die Analyse stimmt wahrscheinlich. Ne? Und also das, worauf er anzieht mit Fugitives, ich denke mal, dass da geht es um diese Dingsbums-Dame da, die, glaube ich, nach Kuba da irgendwie geflohen ist. Ja, ja. Ja, ich weiß, welche du meinst. Fällt gerade der Name nicht ein, aber ja. Diese, ja, die ist bei der FBI auf der Most Wanted-Liste da und wird auch oft irgendwo von BLM mit rumgezeigt, auch von Feministen generell. So. Ist eine Frau, die hat einen Polizisten point-blank einfach erschossen und ist dann abgehauen und wird gefeiert als Held. So. Also ich habe gesehen, dass sie die Leute auch gefragt haben, weswegen sie denn da sozusagen durchdrehen, und dann die meisten haben, wie gesagt, ja, darfst du eine Untersuchung haben wollen dieses Vorfalls. Und da hat er wohl irgendwie Staatsanwalt oder so rausgegeben, 2-mal, glaube ich sogar, dass sie da jetzt keinen großen Grund für sehen, das zu untersuchen oder so. Und das ist natürlich so richtig Öl ins Feuer gießen. Ne? Also ich nicht verstanden, wie man so eine Meldung machen kann. Aber was sie ja jetzt dann doch die Leute irgendwie festgesetzt haben. Ne? Aber haben sie gesagt, kein Grund zu untersuchen, ja, weil der Fall klar ist gegen den Polizisten oder weil er unklar ist? Ja, es gibt keinen Verdächtigung, es ist kein Verdachtsmoment so ungefähr. Oder der Verdachtsmoment ist, wenn nicht stark genug oder so. Ja, das müsste ich jetzt vielleicht nochmal genauer gucken. Ja, was ich übrigens auch ziemlich bemerkenswert fand, ist diese ganze, na, wir haben ja gerade schon Herrn Lindner gesehen mit Black Lives Matter und diesem Kram und einfach nur, wie das immer so ist mit diesen wunderbaren Narrativen. Ne? Also ich kann mich da noch erinnern, nach dieser Geschichte in Chemnitz, Da hieß es ja dann, also es gab ja da auch dieses Lokal, dieses jüdische Lokal, was irgendwie überfallen wurde, wo sofort bei allen Leuten klar war, dass das nur die Leute gewesen sein können, die da auch irgendwie diese Märsche da organisiert haben, die das gemacht haben, einfach Fakt, so nach dem Motto. Und dann auch dieses Ding mit unserem wunderbaren Faktencheck, beziehungsweise wie ich ihn immer nenne, Narrativretter, der da auch das Narrativ direkt wieder gerettet hat und dann gesagt hat so, ja, hier wird ja jetzt behauptet, es wäre ein Mord gewesen, aber das, in Wahrheit war das ja ein Totschlag, weil das war ja nicht geplant und so, ne? Und jetzt hier bei dieser Geschichte redet auch jeder von Mord einfach. So, ne, da wurde der jetzt ermordet, der Floyd, von dem Typen, Mord, Mord, Mord, Mord, Mord. Ja. Da kommt auch keiner um die Ecke und sagt, aber in Wirklichkeit? Ne, also und, ich meine, und was soll der Scheiß auch, weil, wie ich mir das damals auch schon gedacht habe, das ist halt Umgangssprache. Wenn jemand jemanden umbringt, dann nennen wir das umgangssprachlich einen Mord. Dass das in, im Juristen-Fachjargon von der Einschätzung her anders ist, das ist ja alles richtig, aber normale Menschen, die sich umgangssprachlich unterhalten, die wissen halt, was gemeint ist, wenn jemand meint, da wäre ein Mord passiert und deswegen kann man das auch so lassen. Und ich finde es einfach bemerkenswert, dass halt in diesen Fällen sich da niemand überhaupt die Mühe macht, irgendeine Art von Einordnung dazu machen. Alle rennen sofort los und sagen, dann Deal, jetzt können wir hier irgendwie unsere Hashtags wieder hier verbreiten und irgendwie sagen, wir müssen uns sofort um all das irgendwie kümmern, weil ja jetzt mal wieder bewiesen ist, wie rassistisch alles ist. Dabei ist ein Scheißdreck bewiesen. Und das Einzige, was da eigentlich bewiesen ist, ist halt eben das, was hier der Andy Ngo hier sagt. Zumindest sind dafür die, also bewiesen nicht unbedingt, aber die Indizien sind auf jeden Fall reichlich jetzt vorhanden für das, was er hier sagt. Mhm. Aber für Rassismus ist da gar nichts bewiesen. Da gibt es auch keine Indizien für. Übrigens, die seine von BLM glorifizierte Cop-Killerin, die vom FBI gesucht wird, nach Kuba geflüchtet ist, von der wir gerade geredet haben davor. Ich habe einfach mal bei Google eingegeben, Cop-Killer flees to Kuba, und schon kommt direkt einfach Asata Shakur, das ist ihr Pseudonym, Joanne Chessimard. Genau, die hat einen Polizisten einfach dann erschossen und ist dann geflohen aus dem Knast nach Kuba und sitzt da jetzt die ganze Zeit und keiner weiß, wie man an sie rankommt. Aber wenn BLM sie halt einfach feiert oder einfach das Gesicht von ihr irgendwo hier rumpflastert auf Plakate, dann wissen die Leute teilweise nicht, wer das ist, obwohl sie das Plakat halten. Und ich weiß nicht, wie schlimmer ist. Die Leute, die nicht wissen, wer das ist, oder die Leute, die es gut finden und wissen, wer das ist. Aber ich möchte noch mal kurz zurück zu der Geschichte, die Chris eben angesprochen hat, weil ich das gesamte Framing auch in der deutschen Presse extrem interessant finde. Weil schon auch nach 4 Tagen wird immer noch von Protesten geschrieben, eigentlich überall. Und es sind ja keine Proteste, schon lange nicht mehr. Und wir haben alle gesehen, wie die Leute Stapel von Fernsehern aus den Läden schleppen, Schuhe, Kleidung, Lego. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der eine Typ, der in Minneapolis mit 2 großen Lego-Kisten aus dem Supermarkt rausgerannt ist. Auf dem Arm. Aber, ich fand den am besten, der sich irgendwelche hier Wunderbäume geklaut hat. Okay. Vor allem, weißt du, die Leute verletzen ihre eigene Infrastruktur in ihrem eigenen Viertel. Ja, aber Obex, lass mich den Gedanken zu Ende bringen. Also, und wir sprechen immer noch von Protesten. Und da stellen wir dann mal gegenüber, wie das bebildert wird, wenn die AfD oder so irgendwo ist. Wir erinnern uns an Chemnitz, Aufmärsche Prokrome und solche Sachen. Ne? Oder auch jetzt die Corona-Demos, was sie da für ein Zinnober veranstalten, verbal, sagen wir, wie schlimm die wären und so. Geht ja da also, schon los. Ne? Die Hetzjagd mit Hase, du bleibst hier, wo die Leute auch Pogrom geschrieben haben und wo sie über das Silvesternacht nicht Pogrom geschrieben haben. Und bei Twitter haben mir irgendwelche Leute Videos geschickt, wo 2 Polizisten hinter einem Schwarzen hinterherrennen und die haben einen Hund dabei, ne, und der fängt den dann quasi. So dachte man so, ja, hier, guck mal, hier, der ganze Rassismus. Was, Film oder was? Aber nee, schon jetzt ein Video von auch jetzt von den Tagen, aber ich meine, das ist ja alles ohne jeden Kontext. Also Ich würde da einfach mal davon ausgehen, dass die ihren Hund nicht einfach auf irgendwelche Leute da hetzen am helllichten Tag. Da würde ich doch schon nochmal von ausgehen. Aber mittlerweile sind die Leute tatsächlich echt so weit, dass sie sich denken, so ja, wenn da jetzt ein Schwarzer irgendwie von der Polizei verfolgt wird, ist es auf jeden Fall nicht gerechtfertigt. Weil das kann ja nicht sein, dass der irgendwas sich da zu Schulden kommen lassen. Das ist ja nur Rassismus. Also wie irre die Leute schon sind. Und apropos irre, ne? Also wenn jetzt, keine Ahnung, und dann will ich jetzt hier mal weitergehen zu diesem Ding hier. Das fand ich halt auch, ich habe das nämlich gefunden hier mit der Frau Passmann und hier die Judith hat das auch rausgetwittert. Das Motto, dass man Gewalt nicht mit Gewalt vergelten sollte, erzählt Sophie Passmann auf Instagram, käme von der FDP und den Bürgerlichen und es wäre dumm und stramm gewalttätig. Fazit, Gewalt ist okay, solange sie nur von Schwarzen ausgeht, was für ein extremistischer Unsinn. Das ist absolut richtig und was sie hier irgendwie, dieses hier war noch irgendwie so heftig, wo sie hier irgendwelche schwarze Menschen sagen, informiert euch. Und wenn man sich informiert, kann man doch nicht empört sein von einem Riot, hallo? Ja doch, informieren, ja, lern mal hier die postmoderne, intersektionale Leseart von dem ganzen Scheiß. Und dann kannst du nicht empört sein, wenn die Leute einfach wild rumrennen und irgendwelchen Leuten ihr Hab und Gut und kaputt machen und sie da auch lebensgefährlich auf die einen gehen. Weil ich habe jetzt hier keine Videos von sowas vorbereitet. Ich habe hier nur diese Geschichte hier und dem Typen mit seiner Fahne, mal ohne Ton. Weil das noch eine der harmloseren Geschichten war. Aber es gab auch schon diese Videos, die auch der Andy No verteilt hat, wo die Leute da ins Gesicht getreten werden. Richtig heftig und dann bluten und so. Das will ich hier lieber nicht abspielen, sowas. Deswegen gehen nur diese Sache. Aber auf denen gehen die ja auch los mit bestimmt 10 Mann da, die da auf den eintreten. Und wenn man jetzt mal hinguckt, das sind genau diese Soja-Kids, die wir in den letzten 30 Jahren herangezogen haben. Es ist unglaublich, diese Social Justice Warrior Kids, die glauben halt auch wirklich das, was wir seit 5 Jahren von ihnen hören, nämlich, dass sie und ihre Ideologie auf jeden Fall durchgesetzt werden müssen, mit allen Mitteln, weil sonst der Planet stirbt oder die Minderheiten untergehen oder Frauen unterdrückt werden und deswegen haben sie alles Gute in der Welt im Rücken und mit genau so einer ungehemmten Freude schlagen sie dann auf Leute ein, wie hier auf den armen Kerl oder auf andere Leute. Ja. Das finde ich. Das, was man da gerade gesehen hat, das war eine einstudierte Taktik, eine Demonstrationstaktik. Sich den packen, auf die eigene Seite ziehen, dass die eigene Menge auch den eintreten kann. Das ist echt widerwärtig. Ich hätte das auch an Berliner getroffen haben. Ganz komisch. Ja, naja. Was ich zu dieser Sache noch sagen wollte, als ich das auf jeden Fall gelesen hatte, da hatte ich hier ganz schlimm diesen Juri in meinem Hinterkopf, hier den Defektor aus... It's Man of, Juri bis Man of, müsst ihr alle kennen, guter Mann, einer von den Defektoren, ja, die genau KGB-Geschichte verraten haben. Und zwar mit diesem Spruch, wenn man sie in ihren dicken Arsch tritt, dann werden sie es vielleicht irgendwann mal merken, aber es wird zu spät sein. Das ist richtig, Genosse General. Den hatte ich auf jeden Fall in meinem Kopf, als ich das da gelesen habe. Schwarze Menschen sagen, informiert euch. Und wenn man sich informiert, kann man doch nicht empört von einem Riot sein. Ja, ich kann die halbe Stadt und man soll nicht empört sein, weil man soll sich nicht, ja. Wenn jemand in Sophie Passmanns Anwesenheit den Begriff schwarze Menschen verwenden würde, ja, dann würde sie sich darüber aufregen, von wegen, wie kannst du denn für alle reden und was soll denn das hier, du generalisierst. So. Aber da, hier, natürlich, es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass sie schwarz sind. Hat nicht damit zu tun, was sie für eine Weltanschauung haben oder welche Entwicklungen sie ihr persönlich durchmachen. Nee, die sind schwarz. Das reicht schon. Es ist doch verständlich, sind doch Schwarze. Ich würde in dem Zusammenhang die Frau Passmann gerne mal mit dem Bürgerkrieg in Ruanda bekannt machen. Nach ihrer Lesart hätten wir die Leute da einfach machen lassen sollen. Ne? Das ist deren Kultur, die können nicht anders. Ist ja nur ein Riot, ne? Ja. Frau Passmann. Waren ja Schwarze. Oh. Immer weiter auf beiden Seiten. Ja, toll, klasse, ne? Waren auch nur Gulags, ne? Und die hier sind auch alle schwarz angezogen. Genau. Der schwarze Block, ne? Das sind doch alle schwarze Menschen. Ha. Da hinten ist, glaube ich, der mit der hellblauen Kappe sieht aus, wenn man so auf, ne, 30% des Bildes ist so im Hintergrund einer mit der hellblauen Kappe, der ist ein bisschen dunkler, glaube ich. Aber ansonsten, und das ist rassistisch. Sonst sind das alles genau diese Universitätskinder, diese dummen, I'm Antifa now, weil es hip ist. Orange Man Bad. Mexiko-Flagge. Ja, ich meine, das geht jetzt aber auch schon ein paar Jahre so. Ne? Ich meine, wenn dann so ein Fall passiert, wo man wieder einen Polizisten ein bisschen übertreibt oder so, dann haben wir ja solche Szenen vielleicht ein bisschen in der Steigung. Aber es ist ja schon länger so, oder nicht? Es ist doch auch immer noch so, dass über 90% der Morde an Schwarzen von Schwarzen verübt werden, oder? Ja. Ja, statistisch ist das sowieso alles Quatsch. Ne? Das ist so und das ist ja auch... Ich habe einen Tweet von Mike Tyson gesehen, allerdings nur als Screenshot. Ich weiß nicht, ob der echt war, aber der ging so in die Richtung, wenn die Weißen jedes Mal so einen Aufstand machen würden, wenn ein Schwarzer einen Weißen umbringt, hätten wir hier Kriegszustände. Und das stimmt ja im Endeffekt auch. Ja, vielleicht sind deswegen auch so wenig Schwarze dabei, weil das vielleicht eigentlich auch nicht in ihrem Sinne ist oder so. Ich habe eben auch ein Bild gesehen oder ein Video gesehen von Schwarzen, die halt die Antifas zusammengebrüllt haben, die irgendwie in Starbucks gestürmt haben und die Schwarzen haben gesagt, hört mit der Scheiße auf. Auf diesem Video war noch, glaube ich, schon deswegen kein Schwarzen, weil das aus Portland war und das sind ja sehr so Hipster Capital of the World, da gibt es wahrscheinlich kaum welche. Ich habe jetzt Bilder von Minneapolis gesehen, da sah es genauso aus. Und Atlanta, das habe ich, weiß ich noch nicht mehr genau, da waren mehr Schwarze bei, doch. Es wurde auch so eine Umfrage gemacht zu, wie sehr identifizierst du dich mit deiner ethnischen Gruppe so, und da hat man halt in Amerika halt Weiße, Mexikaner und Schwarze befragt und glaube noch andere Gruppen so und ja, die höchste Gruppe von allen waren halt Schwarze zuerst, dann Mexikaner und dann halt irgendwo Weiße und Asiaten dann so in dem Dreh. Weißt du, dem ja auch so, komm, ja, da hast du doch. Du hast eine sehr geringe Verbrechenaufklärungsrate, weil es bei den Schwarzen in ihren Communities halt heißt, wenn du mit der Polizei zusammenarbeitest, bist du halt ein Rassen irgendwo hier, Verbrecher, ja. Race Tracer, von wegen hier, wie kannst du mit der Polizei zusammenarbeiten? Das schädigt den Schwarzen in Amerika mehr, als wenn so ein eindeutig halt einfach Misconduct passiert und ein Mensch dann stirbt. Das ist halt. Aber ja, keine Ahnung, Mann, was soll's. Ja. Naja, das, trink einfach das hier, dann bist du immun. Genau, ja. Morddrohung bis zur Beleidigung aller Art. Einige von uns müssen viel hinnehmen. Daher sollte jeder mit Restbestand von Charakter die Hetze im Netz gegen Virologen, Epidemiologen oder Politiker einstellen. Es animiert Leute, die unberechenbar irgendwie dann weiter. Karl Lauterbach hat das getweetet. Daraufhin Christian Dorsten schreibt, dasselbe Paket habe ich heute auch bekommen, weil Karl Lauterbach hat ein Bild von so einem Paket gezeigt, gepostet auf Twitter mit Drohungen, nehme ich an. Ja, da ist ein Röhrchen drin, darauf steht, trink das, dann bist du immun. Ja. Oder nee, das steht auf dem Zettel und auf dem Röhrchen steht irgendwas mit Corona. das gleiche Paket haben in der Zwischenzeit auch der Hendrik Streeck, hier ist ja ein Kollege irgendwie vom Drosten, glaube ich, auch Virologe, glaube ich, und der Markus Söder bekommen. Also da ist jemand irgendwie auf dem Trip, die zu verschicken. Dass der Lauterbach hier dann den Zusammenhang stellt zwischen Netze im Netz und diesem Paket, ist auch wieder ja, Lauterbach halt. Weil vor dem Netz haben nie Leute irgendwas per Paket bekommen. Ich erinnere an den Wiener Oberbürgermeister, dem es da beide Hände weggesprengt hat mit einer Briefbombe vor einigen Jahren. Und wenn das vielleicht da gab es noch kein Internet. Ja? Also... Ja, wenn die gleiche Pakete kriegen, dann sieht das ja auch aus, als wenn sie das irgendwie professionell gemacht hätten. Gleich an mehrere oder so. Ja, aber professionell, guck dir das doch bitte mal an. Das ist ausgeschnitten aus irgendwelchen Ausdrucken und es ist einfach nicht professionell eben. So, okay. Das ist, wir hatten doch auch diese Geschichte mit irgendwelchen angeblichen, ja, wie du bist auf unserer Liste und wir kriegen dich am Tag X, Geschichten, die auch alle gleich waren. Es gibt halt solche Spinner, die gibt es schon immer. Es gibt auch schon immer Leute, die in den Supermarkt gehen, irgendwas vergiften und dann versuchen, den Supermarkt zu erpressen, auch wenn das nie klappt. Ich will das nicht herabspielen, aber könnt ihr euch an den Typen erinnern, der in Schweden war es, glaube ich, auf Pizza Ananas, nee, nicht Ananas, sondern Kiwi-Stücke drauf gemacht hat? Der hat doch auch Morddrohungen erhalten. Wo ich mir denke, Menschen sind halt auch irgendwo ein bisschen primitiv. Das ja, ich fand die Reaktion von Schweiger eigentlich ganz okay auch, ne? Aber er hätte auch irgendwie eine Standfestigkeit wie so ein Gummibaum oder so. Hat er anderthalb Tage, glaube ich, durchgehalten, seine Meinung. Und dann hat er Faktencheck bei Facebook muss gelöscht werden. What? Ja, der Tichy hat doch gewonnen gegen Korrektiv jetzt dann doch in der zweiten Instanz, was die angegangen haben. In der ersten Instanz haben sie jetzt noch zurückgepfiffen oder abgepfiffen und jetzt hat der Tichy dann recht bekommen. Das ist wettbewerbsrechtlich nicht in Ordnung, was sie da gemacht haben. Das ist einfach im Prinzip ein Meinungsartikel ja als falschen Fakt irgendwie behaupten und dann mit einem entsprechenden Stempel versehen. Und damit sich einerseits Reichweite klauen und andererseits dem eigentlichen Artikelverfasser die Reichweite eher wegnehmen, ne? Und einschränken. Ja, und das ist ganz schön massiv. Teilweise sagte der Steinhöfel, der ist auch durchgefochten hat, der Anwalt, dass die bis zu 80% ungefähr von Traffic dann einkürzen bei so einem Artikel. Und Traffic ist Geld, ne? Klar, ist 1000er Grad oder sowas, was man da bezahlt kriegt, wenn da keine Zuschauer mehr oder Leser mehr da sind. Dann lohnt sich es eben nicht mehr. Ja, und jetzt hat der Tichy gewonnen und finde ich auch ganz gut. Und vor allem muss Korrektiv jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was sie sagen so, und schreiben in Zukunft. Sonst fallen sie wieder rein. Seid ihr noch da? Ja, und der Steinhöfel hat gesagt, er erwartet jetzt eigentlich, dass das der Anfang vom Ende von dem ganzen Faktencheck-Gedöns bei Facebook ist. Ja, es ist heikel auf jeden Fall, weil sie sich dann also mit solchen Sachen schnell in den Nesseln setzen können. Und ich denke mal, dass wenn das ich weiß jetzt nicht genau, was sie da gefordert haben, wenn das in Zukunft vielleicht mit so einem Schnellbescheid für Geld sozusagen belegt, dass sie da schnell eine Strafe kriegen können, dann müssen sie auf jeden Fall vorsichtig sein. Und vorsichtig macht mehr Arbeit, ne? Ist klar. Muss man genauer gucken, genauer recherchieren, genauer einschätzen und so weiter. Auch interessant. Wer die Bekämpfung von Fake News finanziert. Ja, von Telepolis. Ich frage mich immer, ob man das Telepolis oder Telepolis ausspricht. Das ist wie mit den Pistazien. Die kannst du auch Pistazien aussprechen. Pistazien? Das habe ich noch nie gehört. Der hat Postillon letzte Woche gemacht. Das war wirklich lustig, ey. Ah, sehr gut. Dem Netzwerk gehören inzwischen zahlreiche Faktenprüferorganisationen an, die über Informationen wachen, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel Korrektiv. Dafür musste sich die Plattform als geprüfte Partnerin von Poynter Institute zertifizieren lassen, siehe unten. Die Europäische Union gründete 2015 eigens die EastStratCom Taskforce, die mit dem Monitoring russischer Presseorgane beauftragt wurde. Infosperber berichtet darüber. Diesem Ziel schlossen sich auch die Tech-Giganten Facebook und Google an. Das von der US-Regierung finanzierte National Endowment for Democracy, NED, Omida Network, Bill und Melinda Gates Stiftung, Google News Initiative, George Soros Open Society Foundation. Der deutsche Journalist Paul Schreier kommentierte, man ist beim Kampf gegen Fake News also gut beschirmt von einflussreichen Eliten sowie der US-Regierung. Und das NED, also National Endowment for Democracy, dazu gibt es ein interessantes Zitat vom Mitgründer Alan Weinstein, der meinte, vieles, was wir tun, wurde vor 25 Jahren verdeckt durch die CIA gemacht. Und da muss man halt sich dann auch überlegen, so ich mag ja den Westen und ich finde die USA nicht ganz so schlimm und so und ich stehe lieber unter dem Scheffel von Washington wie von Moskau oder Beijing. Dennoch muss ich halt auch sagen, diese ganze Geschichte von psychologischer Kriegsführung, Information Warfare etc. pp. Fake News ist halt ein Horn, was halt auch eine bestimmte Elite, eine bestimmte Gesinnung, ein bestimmtes Narrativ unterstützend, massierend in die bestimmte Deutungshoheit, Viewpoint Dominance geht. Und der Artikel, der geht halt ein bisschen drauf ein, wer denn das finanziert. Diese eigenen Organe, die dann finanziert werden, die können immer noch relativ unabhängig sein. Das muss nicht nachweisbar sein, oh, Geld von XY und dann bist du Gulasch. Aber es ist halt schon irgendwie halt ganz interessant, dass du halt bei einer Fake News Bekämpfungskampagne sozusagen halt auch wieder bestimmte Eliten hast, die eh schon etabliert sind, die in eine bestimmte Richtung das Horn geblasen wissen wollen. Also. Darf ich kurz mit einer Breaking News dazwischen? Donald Trump hat getwittert vor 26 Minuten. The United States of America will be designating Antifa as a terrorist organization. Ist bei 146.000 Likes und 49.000 Retweets. Nicht schlecht. Erzsaller. Ja, es ist ein Konfrontationskurs, ne? Nicht unbedingt schön. Na gut, mal sehen. Ja, aber wir müssen, also ich, keine Ahnung, wir müssen ja irgendwann mal anfangen, diesen Leuten zu erklären, dass die Art, wie sie die Welt sehen, halt nicht kompatibel ist mit der Realität. Ja. Dass du nicht sagen kannst, ich bin voll dafür, mehr Antikommunismus jetzt. Es kann ja nicht sein, dass du Gewalt irgendwie rechtfertigst. Diese Leute, die in den Interviewschnipseln gesagt haben, ja, aber Gewalt ist unsere einzige Möglichkeit. Sagt ihr, nee, denen muss man zeigen, dass halt wer mit das Schwert in die Hand nimmt, kommt dadurch um. Das ist halt so. Die müssen eigentlich einfach nur verstehen, dass die Taktik, für die sie sich entscheiden, ja, ist halt einfach dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn Ding, ja, was halt einfach nicht funktioniert. Ja, vor allem nicht, wenn man in der Minderheit ist. Dann funktioniert das mal überhaupt nicht. Und ich glaube, in Amerika ist die Antifa eine verschwindend geringe Minderheit. Weißt du, die ist halt in ein paar Städten stark, weil da halt Unis sind. Aber wenn du das aufs ganze Land rechnest, haben die doch nicht den Hauch einer Chance. Die sind doch ein Schneeball im August. Mars, da würde ich dir allerdings widersprechen. Und zwar warum? Weil Antifa halt überall an sich keine strikte feste Organisation ist, sondern eine Amalgamierung von anderen Organisationen, Vereinen, Aktionsbündnissen und so weiter und so fort. Ja, aber wir können doch nicht weiterhin diesem Charadenspiel zugucken. Also ja, wir sind gar nicht, aber Gamergate kann man verteufeln und kaputt machen und zerstören und was weiß ich, kannst zumindest versuchen. Aber die Antifa, die kann sich hinter diesem Strohmann verstecken, solange sie will, oder was? Ja, Leute haben halt ihre Livelihood, weißt du, ihren Lebensunterhalt schon darauf aufgebaut. Wenn du das den Leuten wegnimmst, natürlich werden die das nicht wollen. So, sind halt richtig dämlich, aber die Leute brauchen mehr Bildung, sie brauchen mehr Meinungsfreiheit und nicht weniger, sie brauchen nicht mehr Zensur, sie brauchen weniger Zensur, sie brauchen mehr Information, mehr Aufklärung. Und nicht irgendwie ein Ding, was schon eindeutig nicht funktioniert, okay? Also mehr Bildung und mehr Aufklärung. Durchsetzt. Also die fördern auch bestimmte Hochschulbildung nur und andere eben nicht. Also das ist ja schon politisch vorbestimmt, was da für eine Bildung bei rauskommt. Ja klar, ja. Also mehr Bildung und mehr Aufklärung zu sagen, das ist Kulturrationalismus. Also ja, das reicht nicht. Apropos Aufklärung, EU versus Disinfo, das ist von dem gerade vorher genannten East Stratcom Task Force eine Webseite, wo sie über Disinfo aufklären, und die haben hier ein Quiz gemacht, das könnt ihr euch in der Ruhe nach der Show mal angucken. Disinformation is tricky even for experts. It can be sometimes be difficult to distinguish disinformation from satire or simply unbelievable facts. We created this quiz so you can test your resilience. Can disinformation fool you? Das ist einfach ein Quiz. Also hey, hast du gerade wirklich, hast du wirklich apropos gesagt? Nee. A priori. Ja, der Abel ist Schwabe, dem sind Sprachsünden vergeben, OPEX. Also meine Sprachsünden, also die Normierung der Sprache ging einher mit dem Schaffung des Nationalstaates. In meinem Widerstand gegen Faschismus und den Großstaat verwende ich Sprachnormierungssachen, die unausgewogen sind, um meinen Teil am Antifaschismus zu leisten. Da hast du es. Sehr gut. Weiter. Machen wir den Test gar nicht? Oh, so ein paar Fragen, die wir nicht sind. Na egal, guck ich mal nach. Ja gut, vielleicht. Tatsächlich nicht möglich, wer weiß. Ja, hier ein Artikel, den ich eingereicht habe. Wir haben ja die letzten Tage einige sehr seltsame Bilder aus Amerika zu sehen bekommen. Also eins der ersten, die es mich, ich meine, ich denke mal, keiner wird das Bild vergessen, wie der Reporter vor der brennenden Polizeistation steht und sinngemäß sagt, hier gibt es nichts zu sehen, ist alles recht friedlich. Aber ein anderes Bild war halt die CNN-Reporter-Live-Crew, die vor Ort in über Minuten lang live auf Sendung war und quasi live on air verhaftet wurde. Und zwar erst der Reporter und danach der Producer, der Audiotyp und der Kameramann, alle hinterher. Und der Kameramann als letzter, weil er bis zum Schluss alles gefilmt hat. Einfach nur sehr seltsam. Sehr seltsam, das Ganze. Und ja, eins der harmloseren Videos, sage ich mal, den man sich geben kann. Ja, das sieht ziemlich schlimm aus in Amerika, ne? 10 Staaten haben mittlerweile quasi die Nationalgarde eingesetzt. Ja, natürlich nur punktuell in Städten. Aber es ist halt ein Phänomen, was sich durch ganz Amerika zieht, ja, von Los Angeles bis Atlanta. Haben wir eine Alternative hier in Deutschland für die Nationalgarde? Das Militär? Ja, wir haben euer Gent vor. Okay. Das wären allerdings Polizeieinsatzkräfte und teilweise Militäreinsatzkräfte aus anderen EU-Ländern. Oh. Ja. Genau, das nur im eigenen Land nicht. Okay. Ja, hier haben wir einen Artikel von der MIT Technology Review. Und hier geht es im Endeffekt um ein Thema, was uns, denke ich mal, am Herzen liegt, und zwar Archive. Wir benutzen ja Archive, heißt, die Internetseiten werden quasi gespeichert und auf einer anderen Seite gespeichert als da, wo sie veröffentlicht wurden. Aus mehreren Gründen, unter anderem einfach deswegen, weil Artikel einfach mal ganz gerne verschwinden oder geändert werden oder mehrmals geändert werden. Dieser Artikel ist gerade in einem Archiv gespeichert. Das ist ja, meter. Genau. Und deswegen, da gibt es halt sehr viele verschiedene Gründe, ein Archiv zu nutzen. Ja, beispielsweise, wenn ihr einen Archivlink von einem europäischen oder amerikanischen Medium macht, kann es sein, dass das über das Archiv halt auch in Ländern beispielsweise aufrufbar ist, die Webseiten an sich blockiert haben. Ja, und andere Spielereien kann man damit auch machen, aber hier geht es jetzt im Endeffekt darum, dass hier einer, der quasi am Howard Kennedy Shorenstein Center für Social Communication seinen Lehrstuhl hat, der hat einen neuen Begriff quasi geprägt, und zwar den sogenannten Zombie-Content. So, was ist Zombie-Content? Zombie-Content ist quasi, ja, das, was ich gerade gesagt habe. Du hast eine Webseite oder eine Nachrichtenmeldung und die ist nicht mehr auf der eigentlichen Webseite erreichbar, weil sie gelöscht wurde oder geändert wurde. Allerdings ist sie halt noch in diesem Archiv abrufbar, und zwar nicht nur in der jetzigen Version, sondern man kann halt auch sehen, wie hat sich die Seite verändert, je nachdem, wie die Snapshots angestellt wurden. So, und das wird jetzt quasi als Zombie-Content bezeichnet. Ja, also ziemlich bedenklich. Ja, es sieht mir aus wie ein Angriff auf die Archivinfrastruktur. Ja, es wird hier beschrieben mit einigen Beispielen, die jetzt mit Coronavirus-Hintergrund halt haben. Und das Phänomen wird halt gesagt, wenn Facebook beispielsweise einen Fact-Checking-Box oder den Link einfach hinter so einem zusätzlichen Fenster versteckt, weil die meinen, ja, das ist einfach nicht in Ordnung, dann geht der Traffic natürlich runter. Ja, und die haben halt herausgefunden, dass es halt so ist, dass, ja, wie es halt üblich ist, dass man sich halt Archivlinks gegenseitig schickt. Vor allem, wenn es Artikel sind, die man kritisiert, will man ja vielleicht den Leuten auch gar nicht den Klick geben und die eventuelle Werbeeinnahme. Das ist ein weiterer Grund, auch ein Archiv zu benutzen. Und es ist im Endeffekt so, dass sich das auf Facebook und auf WhatsApp mittlerweile so eingebürgert hat und da quasi Raten sind, wie der Originalartikel auf der Nachrichtenwebseite wird 1000-mal aufgerufen und der Archivlink wird 300.000-mal aufgerufen. Also so ein Verhältnis hat man teilweise bei kontroversen Nachrichtenthemen. Ja, und hier wird dringender Handlungsbedarf angemahnt. Ja, und zwar das Internetarchiv, the Internet Archive will soon have to address how its service can be adapted to deal with disinformation. So, und das Ganze war jetzt am 30. April, also noch vor ein paar Wochen. Und wenn du zum nächsten Artikel schwingst, Chris, da sehen wir direkt die Reaktion darauf. Und zwar, was macht das Archiv, Wayback-Archiv jetzt, die Wayback-Maschine jetzt auch? Wenn du ein bisschen runterscrollst, da ist auch ein Screenshot von dem Corpus Delicti. Im Endeffekt haben wir jetzt die Situation, dass wir auch bei der Wayback-Maschine bald diese Warnlabel bekommen, dass ich kenn den irgendwas auch nicht in Ordnung ist mit der Angelegenheit. Wissenschaftlich ist das Ganze ja hoch umstritten, ja, weil es gibt ja manche, die sagen, okay, Warnlabels würden Leute eher dazu animieren, sich das anzuschauen. Manche sagen, das schreckt die Leute ab. Da gibt es einfach keine gesicherten Erkenntnisse zu. Ich halte das Ganze an sich für ziemlichen Blödsinn. Und vor allem gibt es da ein riesiges, massives Problem mit der Unabhängigkeit der Plattform. Ja, weil es ja eine Art von Kommentierung ist des Inhaltes und nicht nur eine reine Präsentierung des Inhaltes, ja. hat sich gerade in Amerika auch rechtlich was geändert, da kommen wir gleich auch noch zu, denke ich mal. Aber allgemein finde ich das ziemlich schlimm. Ja, Wayback Machine hat nicht irgendwie da das zu annotieren, dann ist es kein Archiv mehr. Ja, das ist, das widerspricht der eigentlichen Sache, finde ich. Ja, weil es soll einfach nur ein Snapshot sein und es geht ja nicht darum, es einzuordnen, sondern es geht nur darum, dass der Inhalt verfügbar ist. Ja, in dem Artikel, den du gerade weggeklickt hast, war auch noch eine sehr interessante Anspielung an den Film Rollerball. In Rollerball, da gibt es wohl ein Archiv, wo das gesamte Wissen der Menschheit quasi archiviert wurde. Ist ja ein Film, der in der Zukunft spielt. Und da ist aufgrund von einem Computerfehler einfach mal das gesamte 13. Jahrhundert gelöscht worden. So, ja, und das Archiv hat ja an sich, das ist ja auch der Stiftungsauftrag, dass sie alles archivieren und für die Nachwelt irgendwie bewahren wollen. Und das widerspricht dem Ganzen, finde ich. Und der nächste logische Schritt kann natürlich nur sein, dass man nicht mehr alles archivieren darf. Und dann ist das ganze System ja wirklich nutzlos. Sehr schade. Ich hoffe, das dauert noch sehr lange. Ja, hier haben wir eine Entwicklung, die eigentlich schon überholt ist, weil das ist irgendwann von Mitte der Woche. Twitter zerpflückt Trump-Tweet im ersten Faktencheck. Da hat Twitter zum ersten Mal gesagt, okay, der Trump erzählt Blödsinn und ich glaube, es ging um Rentenkassen und hat praktisch einen Link zu einer seiner Meinung nach besseren Version der Darstellung des Sachverhalts drunter gepostet sozusagen. Inzwischen ist ja noch mehr passiert. Inzwischen hat Twitter ja auch einen Tweet von ihm als gewaltverherrlichend eingestuft, wo es darum ging, ja, wenn die Plünderer, die sollen wissen, dass auch auf sie geschossen werden kann, so ungefähr. Ja, und Trump hat ja dann auch reagiert, das ist hier auch noch nicht mit drin, und er hat ja dann einen Gesetzesvorstoß, ein Dekret, glaube ich, war es, unterzeichnet, wo es um die Haftbarkeit der Social Media Companies gegenüber ihren Nutzern geht. Genau, die habe ich als nächstes auch eingereicht. Da kommen wir gleich. Dann sagst du sicher noch was dazu. Ja, das war so das, was passiert ist. Und ich finde es ziemlich erschreckend, dass sich Twitter rausnimmt in der Art und Weise. Wir hatten ja letztens schon mal drüber gesprochen, habe ich auch gesagt, spätestens da ist ja dann auch der redaktionelle Inhalt gegeben, von dem Twitter ja immer gerne und Facebook so gerne Abstand halten, weil sie dann halt andere Regeln einhalten müssten. Aber bei Twitter sehe ich den Tatbestand von redaktionellem Inhalt dann aber auch erfüllt, wenn man hingeht und anfängt, Sachen praktisch einzuordnen und da Sachen drunter zu schreiben. Vor allem, wenn es um Meinungen geht. Wäre jetzt beim Coronavirus, wenn irgendwo jemand schreibt, trinkt irgendwie Bleiche oder so, dann kann man das gerne wegen mir berichtigen. Aber halt, wenn jemand eine politische Einschätzung äußert, dann zu sagen, die ist gewaltverherrlichend, das halte ich nicht für vernünftig. Aber bitte Preis, was will der Trump dagegen tun? Ja, also der Knackpunkt an der ganzen Angelegenheit ist folgender. Warum dürfen diese Plattformen das machen, was sie tun überhaupt, ohne dass sie dauernd verklagt werden? Ja, so. Weil die nur eine Plattform sind und keinen redaktionellen Einfluss auf den Inhalt haben. Ja, wenn ein Nachrichtenportal oder eine Zeitung eine Falschmeldung bringt, dann und es steht da ein wirtschaftlicher Schaden raus, da gibt es ja Schadensersatzpflichten. Das ist mehr oder weniger weltweit ähnlich mit Abstufungen. Aber wir haben halt in Amerika ein konkretes Gesetz, das ist der sogenannte Communications Decency Act, ich glaube aus dem Jahr 1999. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, vielleicht auch vorher. Und da wird im Endeffekt festgelegt, was eine Plattform ist und dass eine Plattform nicht haftbar gemacht werden kann für die Präsentation von Inhalten. Ja, wenn es gibt das sogenannte Bulletin Board Principle. So, das ist so ein Prinzip, was da herangezogen wurde. Es gibt Ausnahmen davon, also für anstößige oder Gewalt, Harassment, andere solche Sachen sind teilweise schon davon ausgenommen. Das heißt, diese Sachen dürfen von diesen Plattformanbietern schon weggesperrt werden. ohne dass sie da durch ihr Privileg verlieren. Allerdings wird dieses halt sehr weit ausgelegt und auf eine Art und Weise ausgelegt, die jetzt mittlerweile an ihre Grenzen gestoßen ist. Im Endeffekt war es jetzt, gibt es drei Sachen, die Twitter jetzt vorgeworfen werden. Beziehungsweise nicht Twitter, sondern einfach allgemein allen Online-Plattformen. Ja, weder Twitter als auch Google sind hier explizit genannt. Allerdings ist es klar, dass es sich auf diese beiden Firmen bezieht. Das eine ist eben das Beispiel, was vorhin genannt wurde, dass quasi ja, selektiv quasi aufgrund von einer politischen Einstellung Politiker gelabelt werden, aber nicht alle Politiker gelabelt werden, sodass man da jetzt schon mal den Präzedenzfall hat, okay, das, da habt ihr einfach Mist gebaut, da haben die wirklich Mist gebaut. Das hätten die wirklich nicht machen sollen. Ich habe ja gewarnt, die müssen aufpassen, was sie machen, sonst verlieren die das Section 230 Privileg und dann sieht ganz böse aus für die. So, was, das war der eine Punkt, ja, diese selektive politische Ausgrenzung und nicht ein Prinzip, was für alle gilt. Dann, dass quasi Staatspropaganda von ausländischen Firmen im amerikanischen Raum unreflektiert quasi wiedergegeben wird und diese Label auch nicht bekommt, wobei diese Label ja eingeführt wurden für Nachrichtenagenturen, allerdings nicht explizit nicht für ausländische, ja, Medienagenturen, sage ich jetzt einfach mal, wie China beispielsweise. Ja, und dann, dass quasi ja ausländische Regierungsbeamte teilweise aus Ländern, gegen die Amerika Sanktionen verhängt hat, auf diesen Plattformen einen freien und unbeschränkten und unzensierten Zugriff haben, was halt diese Sanktionen teilweise auch unterläuft. So, und das sind jetzt im Endeffekt diese drei Punkte, mit denen jetzt innerhalb der nächsten 30 Tage eine Kommission eingerichtet wird, wo quasi dieser Communications Decency Act überarbeitet werden soll. Und zwar soll eingefügt werden beispielsweise, dass diese In-Good-Faith-Zensur, also wenn es um dass den Plattformen erlaubt ist, Sachen zu sperren, wenn es um Harassment geht oder um Gewalt oder solche Sachen, dass das halt eingeschränkt wird, dass quasi Good Faith, also Wohlwollen nicht mehr unterstellt wird, wenn halt nachweisbar ist, dass es halt um Täuschung geht oder wenn die eigenen Terms of Service von der eigenen Plattform nicht eingehalten werden, was interessant ist, und wenn diese Änderungen nicht mit einem ausreichend genügenden Zeitabstand und mit einer Begründung angekündigt wurden. Ja, also die dürfen nicht von heute auf morgen einfach so ein System einführen, die müssen einen gewissen Zeitraum da einführen. So, und die Frage ist jetzt einfach nur, was passiert da in den nächsten 30 bis 60 Tagen mit dieser Kommission? Wird das so mehr oder weniger ausgearbeitet, dass es den Unternehmen einen Rahmen bietet, wo sie weiter dran arbeiten können, oder will der Trump die jetzt wirklich platt machen? So, das steht hier in dieser Executive Order nicht drin. Wer sagt, Trump hätte 230 eingeschränkt oder sonst irgendwas, das ist jetzt nicht der Fall. Das Einzige, was jetzt gemacht wird, ist, dass diese Kommission einberufen wird. Wieso platt machen? Dann will ich vielleicht einfach diese Aufgabe entnehmen, dass sie irgendwas zensieren sollen oder so. Das ist einfach dann, dich nur schreiben, was sie wollen oder so. Ja, aber ich sehe das Ganze an sich so, dass alle Webseiten mit diesen Warnlabels, die ja ziemlich eindeutig teilweise einen politischen Charakter haben, sich selber ein Bein gestellt haben. Ja, und jetzt kommt die Rechnung. Jetzt haben sie einfach übertrieben. Jetzt gibt es mehrere juristisch eindeutig belegbare Sachen, die hier in dieser Executive Order auch nochmal aufgeführt sind, was ein bisschen seltsam ist für eine Executive Order, aber gut. Das macht es interessanter, sich ein bisschen durchzulesen. Ja. Aber das ist deswegen relevant für uns hier, weil wir ja alle die amerikanischen Plattformen benutzen und dieser 230 Standard ist quasi das, was weltweit die Marschrichtung vorgegeben hat. Und wenn Amerika die Sachen einschränkt, dann ja, ich sag mal, wir haben teilweise ja nur so freie Systeme, weil die Amerikaner die Systeme frei halten. Ja, die haben ihre kulturelle Hegemonie. Wenn dann der Nächste kommt und sagt, wir brauchen einen europäischen Social Media Champion, komplett losgelöst von diesen ganzen Sachen, am besten noch irgendwie für den europäischen Binnenmarkt, dass man überhaupt gar keine Probleme mit solchen ausländischen Sachen hat. StudiVZ schlägt zurück. Ja. Ne? Ja. Ich hatte ja schon mal angekündigt, dass ich mal über die chinesische 50 Cent Armee reden wollte. Und jetzt hat mich quasi die Nachrichtenlage so ein bisschen eingeholt. Und zwar ist es ja so gewesen, dass einige Wochen lang, manche behaupten sogar seit Ende 2019 schon, gewisse Sachen auf Facebook in den Kommentaren nicht mehr geschrieben werden dürfen und gelöscht werden dürfen. Das System gibt es, glaube ich, seit 2018 schon. Einfach irgendwelche Schimpfwörter oder sowas, dass die teilweise dann halt gelöscht werden nach ein paar Sekunden. Da gibt es halt eine Wortdatenbank, wo diese Sachen drin gespeichert sind. Und dazu gibt es halt auch noch einen Algorithmus, der halt anhand von den Sachen, die gelöscht und gefleckt werden, halt auch diese Datenbank mit diesen Wörtern zur Überprüfung oder zur Sperrung immer weiter ausbaut. So, direkt mal. Wir haben hier ein höchst seriöses Nachrichtenoutlet. Und zwar haben wir hier Know Your Meme News. So. Und trotz des etwas seltsamen Charakters des Outlets ist es hier eine sehr schöne Zusammenfassung, was da im Endeffekt passiert ist. Wir haben die zwei Wörter. Das eine ist Gongfei, was einfach kommunistischer Bandit bedeutet. Und ja, dann haben wir die Wumao. Wumao heißt fünf kleine Geldstücke, wird als 50 Cent überall quasi als Meme gehandhabt. Und was sind die Wumao? Die Wumao sind, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Armee, allerdings gibt es Armeeeinheiten, die das auch tun innerhalb von China. Die gehen durch die Social-Media-Seiten und überall, wo irgendwas Kritisches ist, wird es quasi, ja, da wird ein Shitstorm gegen ausgelöst. So, alles, was regierungskritisch ist, wird gemeldet auch, ja, um die Flag- and Takedown-Systeme auszunutzen. Und das Ganze wobei, ist staatlich gesteuert. Es gibt einerseits die Armee-Division, die innerhalb von China arbeitet. Allerdings gibt es dann halt auch noch die Division, die im Ausland arbeitet. So, die halt gezielt nicht unbedingt Propaganda für Ausländer macht, aber quasi für Chinesen im Ausland. So, dass halt China immer positiv dargestellt wird. Ja, solche Sachen wie diese Sache zum Beispiel mit dem, dass Corona nicht aus China kommen würde und dass es rassistisch sei, das ist ja im Endeffekt auch auf dem Mist von diesen Wumao quasi gewachsen. Das ist ja die Staatsdoktrin gewesen und die Wumao haben es durch die sozialen Netzwerke getragen und die Leute in den Nachrichtenmedien, die halt auch noch von China so ein bisschen Geld bekommen, die haben da auch noch mit rein in das Narrativ reingearbeitet. Ja, und YouTube hat diese Sperrung jetzt quasi wieder zurückgenommen. Ja, das hat halt teilweise zu paradoxen Situationen geführt, dass halt irgendwelche chinesischen Leute, die im Ausland wohnen und halt zu einem amerikanischen oder kanadischen Publikum halt irgendwie ihre Streams hatten, dass die dann die Hälfte vom Chat irgendwie wegzensiert wurde, weil auf einmal sind halt irgendwelche Trolle im Chat aufgetaucht und haben den ganzen Diskurs gestört und dann hat er erst gesagt, ah, Moment mal, jetzt sind die Wubao da und dann ging die Sperrorgie auf einmal los. Ja, also es ist schon ziemlich schlimm. Vor allem, man muss sich eine Sache im Hinterkopf behalten. YouTube gibt es in China nicht. Ja, also was hat YouTube für eine Intention, quasi antichinesische Begriffe quasi zu zensieren? Get rich or die trying. Vorauseilender Gehorsam. Obwohl es natürlich YouTube in China nicht gibt, alle chinesischen Staatssender auf YouTube im Ausland abrufbar. Ne? Ach so. Das spielt halt auch nochmal in diese Thematik rein, die wir vorhin hatten, mit der Änderung der Section 230, dass halt die Plattform für ausländische Propaganda quasi eine Plattform bieten. Unreflektiert. Noch als kleiner Haken, was die 50 Cent Armee auch gerne macht, ist neben natürlich dem Diskurs selber stören, drehen die auch ein anderes Thema zum Ablenken auf volles Volume. Also wenn jetzt zum Beispiel Unruhen wären und ein Film rauskommt oder ein Sportevent ist oder irgendwas ist, was so ein bisschen in die Richtung geht, aber halt irgendwie ablenkend ist, dann versuchen die Bass zu kreieren, um die Leute abzulenken. Also das ist auch eine von den Taktiken, die ganz gerne fahren. Also. Ja, also die sind quasi das Pendant zu den russischen Trollen, nur dass sie tatsächlich existieren. Ja. Und auch in einer Anzahl, die halt wirklich signifikant ist. Ja. Ah, okay, die Meldung ist mir reingerutscht, aber nehmen wir sie trotzdem. Ja, es geht um TikTok in Indien. Indien und China, die haben ja Schwierigkeiten. Das ist zum Glück nicht weiter eskaliert seit letzter Woche, aber wer weiß. Jetzt ist es im Endeffekt so, dass TikTok ja weltweit auch durch das riesige finanzielle Investment, was die Muttergesellschaft, die chinesische, überall weltweit platziert, ja, sich Influencer kauft und Stars einkauft, dass sie das benutzen. Und es wird überall Werbung geschaltet und Kooperationsverträge werden mit TikTok gemacht. Also die buttern da ganz viel Geld rein, um halt ihre im Rahmen ihres Soft-Power-Approaches halt im Ausland ihre Plattform zu etablieren, weil die natürlich auf ihrer Plattform einige gewisse Einflussmöglichkeiten haben, die sie auf fremden Plattformen nicht haben. Und ja, da gab es einige Skandale in Indien. Da gab es zum Beispiel einen Inder, der hat, der ist eigentlich der Traum von allen intersektionalen Feministinnen, weil der hat quasi auf seinem TikTok-Channel Gewalt gegen Frauen quasi propagiert und Tipps gegeben, wie man am besten Säure ins Gesicht spritzt und solche Sachen. TikTok hat halt nach sehr lange gebraucht, bis sie den zensiert haben. Das gab in Indien halt einen sehr großen Protest. Und dann gab es halt nochmal die genaue Gegenreaktion, wo halt einfach ganz normale Leute auf TikTok dauernd zensiert werden, nur wenn sie nochmal ein falsches Wort gegen China sagen. So, und im App Store gab es dann das Phänomen, dass die Bewertung von 4 Sternen auf 1 Stern runtergerauscht ist in Folge dieser ganzen Skandale. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt hat halt Google angefangen, Bewertungen zu löschen, weil sie halt gesagt haben, ja, das sind ja alles nur Kampagnen, da hat irgendwie dieser bekannte YouTuber halt seine ganze Gefolgschaft rübergeschickt und das würde ja das Ergebnis verzerren. Ja, und am Ende nach diesen ganzen Löschungsmaßnahmen kam raus, dass die Bewertung jetzt bei 1,8 liegt. Ja, also gut, ob man da jetzt wirklich von einem großen Einfluss von China reden kann, um die Bewertung zu steigern, wie es dieser Artikel hier unterstellt, weiß ich nicht. Deswegen wollte ich ihn eigentlich ursprünglich auch nicht einreichen, allerdings passt er doch ganz gut in die Thematik. Bleiben wir weiter bei China. Es gab jetzt einen Leak von Steam China. Steam China. Ja, die Chinesen, die wollen auch spielen. Derzeit gibt es, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob es eine aktive Steam-Plattform gibt in China gerade. Ja, es gibt ja da hauptsächlich irgendwelche raubkopierten Angelegenheiten, wo man die Spiele halt für kleines Geld so spielen kann. Also es gibt inzwischen jede Menge Spiele auf Steam, die nur auf Chinesisch sind und keine Lokalisation für andere Sprachen haben. Also Taiwan scheint zumindest schon dabei zu sein. Ja, das ist sehr interessant, ja. Ja, also hier im Endeffekt ist eine Alpha-Version jetzt quasi geleakt, keine Ahnung, aufgetaucht und wurde hier von diesem Spielemagazin mal etwas unter die Lupe genommen. Wenn du möchtest, kannst du gerne runterscrollen. Hier haben wir ein paar Screenshots, die die Sache recht eindeutig sagen, darstellen. Das Ganze fällt halt natürlich an, wenn man den Steam-Client öffnet mit einer freundlichen Warnung von der chinesischen Regierung. Healthy Gaming Advisory. Boycott harmful games. Reject game piracy. Das ist natürlich ein Hohn ist in China. Exercise self-protection. Avoid deception. Moderation promotes brain health. Excess play is harmful to the body. Well-planned use of your time will lead to a healthy lifestyle. Ja, wunderbar. Ne? Das möchte man gerne hören, wenn man endlich sich entspannen will und einfach nur ein bisschen spielen möchte. Ne? Ja? Das ist geplant, ne? Super. Ja, ein weiterer Punkt, der halt aufgefallen ist, ist, dass grundsätzlich man nicht die Gamertags von den Leuten sieht und die Profilbilder, es sei denn, die wurden in einem Schritt, der halt wohl später noch implementiert werden soll, durch eine Regierungsschnittstelle quasi freigeschaltet wurde. Ja, es könnte ja sein, dass du irgendwie ein Bild von so einem komischen, honigliebenden Bären als Profilbild benutzt und da, ja, ne, das mag man in China ja nicht so ganz gerne, weil der Winnie die Pooh irgendwie aussieht wie Xi Jinping. Meinen manche Leute? Ja, ich habe da nicht so eine Meinung zu. Aber hier sieht man das, man sieht halt nur diese Generic Steam ID Numbering System, nachdem halt die Gamertags dann aufgeschlüsselt werden, nachdem sie freigeschaltet wurden durch die Regierung. Und was natürlich auch ein tolles Feature ist, das ist zwar erstmal nur für Jugendliche und Kinder angedacht, aber es gibt quasi eine Begrenzung, wie lange du spielen darfst. Ja, das Steam sagt dir irgendwann, ja, tut mir leid, du hast genug gespielt. Entweder du hast so und so viele Stunden gespielt oder ja, tut mir leid, aber jetzt ist die Tageszeit, wo du leider gerade nicht Call of Duty spielen kannst oder irgendwas oder Counter-Strike. Ja, und das wird hier unten halt auch nochmal im nächsten Bild wird das dann, glaube ich, gezeigt. Ja. Und das sind halt die Hauptfeatures, die da jetzt gezeigt werden in dieser ersten Alpha, diesem ersten Alpha-Leak. Ja, und ja, das Ganze ist natürlich toll, ne? Wie die sich China anbiedern und einfach alles da einbauen, was die chinesische Regierung haben will. Ja, und wie findet ihr das? Wie findet ihr das, wenn ihr euch nach einem harten Arbeit hinsetzen wollt und ihr wollt einfach nur ein bisschen zocken und dann sagt, ja, tut mir leid, aber du kannst jetzt gerade leider nicht spielen? Also ich gehe davon aus, dass die ganzen Systeme, die in China eingesetzt werden, also gerade aufgebaut werden, dass sie nach und nach in den Westen auswandern werden und dass unsere Regierung ähnliche Sachen umsetzen möchte. Davon gehe ich aus, das ist zwar vielleicht ein bisschen düster, aber das ist in letzter Zeit so das Feeling, was ich habe, wenn ich mir meine eigene Regierung angucke. Also ja. Soon in your country available. Das war hier so ein Video, das hat der Ali Utlu verteilt. Solche Bilder sieht man in keinem einzigen islamischen Land zurzeit, aber in Deutschland. Ich frage mich langsam, wem unsere Straßen gehören. Es ist eine pure Machtdemonstration. Es gibt kein Gebot, außerhalb zu beten. Es ist beängstigend. Hashtag Islam. Und was man hier sieht, für die Leute, die es nur hören, sind halt eben Muslime, die hier in Herne auf offener Straße sich da verbeugen. Richtung Mekka. Das ja, ich sehe das schon. Ich sehe das schon auch wie Ali Utlu, würde ich sagen. Also ich sehe auch eine gewisse Machtdemonstration. Also ich meine, auf der anderen Seite erlauben wir auch Prozessionen. Es ist ja jetzt nicht so, dass das die einzigen wären, die das auf offener Straße ausleben. Aber ja, ist halt die Frage. Ja, brauchen wir noch mehr also davon? Ist auch die Frage, ich kann das vielleicht nicht vergleichen, weil ich sowas bisher nur in Hannover gesehen habe und da ist es eher eine Randerscheinung. Also in Hannover, da läuft das so einmal um die Kirche rum und das war's. Ne? Also, ja, die Evangelien durften ja früher nicht auf der Straße. Das war ein Recht, das sie irgendwie nicht hatten. Und deswegen, die Evangelien machen das eh nicht. Die Katholen machen das, aber die machen das halt nur einmal um die Kirche rum, weil die hier in Hannover halt eine ziemliche Minderheit sind. Ich hätte aber das jetzt auch nicht unbedingt als Machtdemonstration empfunden, wenn das dabei geschrieben hätte, die haben halt gebetet. So. Ich würde das auch nicht als Machtdemonstration sehen, also weil das geht einmal um die Kirche rum halt. Ich sehe auf jeden Fall, also das zeigt auf jeden Fall in beiden Fällen die Macht der Religion sozusagen. Ja, wir mobilisieren, das ist wie eine Demo. Okay. Wir zeigen unseren Glauben. Ne? Sie zünden halt keine Targets an. Aber ja, ich glaube, dass das Gebimmel von den Kirchen, glaube ich, eher. Das habe ich ein bisschen erfunden. Naja. die Charta der Vielfalt. Ich fahre mal das Video ab. Mein Name ist Tia Gisio. Ich arbeite im Auswärtigen Amt. Okay, ist das so leise? Scheinbar, okay. Habe ich mir vorher nicht angeguckt, aber es geht auf jeden Fall. Also die Dame ist Diplomatin of Color und für die Diversität hat das Auswärtige Amt jetzt die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Damit die Diplomaten of Color auch in dem Netzwerk da mehr Einfluss jetzt bekommen. So. Die sollen uns im Ausland vertreten, sind aber damit beschäftigt für mehr Diversität. Das, wenn man schon mit den völlig falschen Zielen in den Job einsteigt, die gar nichts damit zu tun haben, mit dem Job, den man eigentlich machen soll, dann ist es wahrscheinlich eine Folge der Genderwissenschaften. Ja, auf jeden Fall Diversität halt. Yay. Genau. Auch das Pulitzer Center, bekannt durch den gleichnamigen Preis, hat sich da jetzt lengthy zu geäußert. The Pulitzer Center recognizes that our mission to raise awareness of underreported global issues through journalism and educational outreach can only be achieved by actively cultivating diversity, equity, and inclusion in our work internally and externally. We acknowledge the richness of lived experiences that each person in our network brings to the Pulitzer Center and commit to further promoting and leveraging that diversity in order to strengthen all dimensions of our journalism, education programs, and public outreach. Furthermore, we commit to actively expanding and diversifying our network. It is our responsibility to allocate our resources in support of journalists and institutions which reflect on our diverse communities. Fostering a diverse, equitable, and inclusive community is both a goal in itself and an integral part of carrying out our organizational mission. Das heißt, wir schmeißen einen Haufen wichtige Dinge im Journalismus über Bord und konzentrieren uns auf die unwichtigen, so ähnlich wie mit der Diplomatie eben. Coole Sache. Dann wird hier aufgeschlüsselt, was was ist. Halt, Diversity kennen wir ja. All Hautfarben and so, socioeconomic status, sexuality, political affiliation wird übrigens genannt, was ich interessant finde, weil das lassen die ja meistens raus, damit sie nicht unter Druck kommen. Bin gespannt, wie lange das da drin bleibt. Equity, also Gleichheit, Inclusion. Ja, political affiliation, also sie nehmen quasi Demokraten, demokratische Sozialisten und Kommunisten wahrscheinlich. Weil der Antikommunismus, der ist ein Problem. The Pulitzer Center acknowledges that there are societal structures that uplift and empower certain groups based on their intersecting identities and experiences, while at the same time marginalizing and erasing others. We acknowledge that these inequities were developed over time and have continuing lasting impact. Also es gibt praktisch schon Strukturen in der Gesellschaft, die dafür sorgen, dass Weiße mehr Glück haben als Schwarze. Journalism and education have the power to advance a limiting narrative about people, places and ideas, or to expand and democratize our narratives. Das geht ja gerade noch. We are in a position of privilege as an organization that funds and supports journalists' education and outreach. We have a responsibility to leverage that privilege to advance diversity, equity and inclusion in our work. Dann wird noch über Transparenz geschwafelt. Und dann wird noch gesagt, wir sind noch nicht, wir haben es noch nicht. Es gibt noch einen langen Weg, der vor uns liegt. Und dann werden halt Tipps gegeben, die üblichen Tipps. Stellt mehr Schwarze ein. Macht so Trainings für eure Leute, wo ihr sie als weiße Rassisten brandmarkt. Legt Regeln fest und legt Strafen fest für Leute, die sich von der Parteilinie entfernen. Macht alle Regeln in eurer Organisation so, dass sie halt diese Ziele unterstützen und so weiter und so fort. Also sie empfehlen den Journalisten praktisch den Krebs durch die offene Tür in die Wohnung zu lassen. Anstatt zu sagen, nee, macht einfach weiter wie bisher, ne? Und wir versuchen einfach. Und vor allen Dingen bildet mal die Realität richtig ab. Ja, und ja. Auch mit eurem Aktivismus-Scheiß. Ja, aber eine intersektionale Linse im Journalismus ist doch genau das, was die Leute brauchen, die in der Uni indoktriniert werden für useless Jobs, die es nicht gibt. Deswegen muss man jetzt da Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den Journalistenstuben machen, um den Kulturmarxismus zum Endsieg zu führen. Also das ist voll gut. Also. Ja, voll gut. Pulitzer. Hm. Ashoka Deutschland, Fortbildungszeit, freuen uns sehr auf den Vormittag mit Emilia Senil von CAJ Berlin zu Intersektionalität, Bias, Perspektivenwechsel mit Mühlbein, Jay Klober, Henriette Schrom, L. Dühlberg, Laura Kavim und anderen Ashokis. Wieso nennen die sich denn Ashokis? Das ist sehr interessant. Unsere Ziele sind Intersektionalität verstehen, Implicit Bias erkennen, Selbstreflexion, Perspektivenwechsel, Leitfaden und Checkliste, erster Schritt. Ich finde es wunderbar, dass wir in Deutschland die Intersektionale ausrufen und sozusagen außer einem kleinen Affentum-Stream, der sich dagegen wehrt, größer sozusagen der Widerstand in Deutschland kaum ist. Es gibt ein paar andere, die auf YouTube rumgeistern und auf Twitter, aber irgendwie sind wir bisher noch nicht so die Gruppe, die, sagen wir, institutionell vorgeht oder irgendwo größer was zu melden haben. Wir haben ein bisschen Gegenöffentlichkeit, aber ich meine nur, dass die Termiten bereits in Berlin ordentlich am Beißen sind und bisher von unserer Seite noch nicht so viel zurückkommt. Und ja, who we are. We are a global network of leading lawyers, academics, practitioners, writers, journalists striving for equality. We pool our expertise, critical perspectives, creativity, and extensive experience to protect and promote the rights of those structurally marginalized in our European societies. Also das heißt, das, was in den USA gerade so passiert, das wird es dann bei uns dann auch so geben, aber halt mit 10, 20 Jahren Verspätung, vielleicht 5, wenn sie sich anstrengen, mal gucken. Und da ist die Emilia Senil ruhig, die arbeitet in Deutschland ganz gut. Eben. Ja, also ich möchte insofern widersprechen, dass ich nicht glaube, dass es in Deutschland unbedingt wieder so rüber schwappt. Ich glaube halt eben vielmehr, dass es in Amerika gerade so ausbricht in diesem Zusammenhang, weil es da halt eben genug Reibungsfläche gibt. Und ich glaube, die Nachkommen der türkischen Sklaven werden sich die Unterdrückung auch nicht ewig bieten lassen. Weißt du ja. Die haben damals auch per Schiff. Ja, ich glaube halt, dass also solange wie die Linkspartei noch in Parlamenten ist, wie dieser eine Typ, der ja auch irgendwie von antikapitalistischen Linken war, der da bei diesem Strategietreffen damals meinte, so ja, wir müssen ja ins Parlamente gehen, wo die alle so geil drauf sind und dann müssen wir uns hier die Staatsknete abschöpfen oder was er gemeint hat und an die Bewegung geben und so. Und solange wie das auf jeden Fall läuft, glaube ich nicht, dass sie sich da irgendwie die Hände schmutzig machen, weil es einfach nicht nötig ist. Und klar, da werden unter der Hand werden da Leute eingeschüchtert bis zum Abwinken, aber jetzt, dass man das wirklich irgendwie losrennen muss und schon die Revolution anfangen muss, glaube ich, wird in diesem Maße hier nicht geschehen, weil es einfach viel zu gut läuft für die Leute. Zu diesem hier ist noch zu sagen, darauf hat uns aufmerksam gemacht unser Zuschauer Rainer Tentikel, der auch gerade im Chat ist. Schöne Grüße von dieser Seite nochmal. Nämlich zu unserem Einzelvideo, wo es ja um die postmodernen Richter gab, die wir schon haben und die selbsternannten Radikalen, was ihr übrigens immer noch gerne weiter verteilen könnt, ne? Also macht da ruhig ein bisschen die Leute darauf aufmerksam, das wäre sehr gut. Ich schicke das auch jede Woche irgendwie 2-3 Mal irgendwo hin, wo, vor allen Dingen in irgendwelche Threads, wo halt eben diese Dame da schon diskutiert wird von dem, hier die Frau, wie hieß sie, Borchardt, genau. Da das ruhig immer mal reintun, dass die Leute da sich das eventuell mal anschauen, auch wenn es auch wieder 48 Minuten lang ist. Und das wollte ich hier erst gar nicht glauben, weil der Rainer Tentikel meinte dann nämlich so, ja, hier dieses Center for Intersectional Justice, da ist ja die Crenshaw die Präsidentin davon. Und ich dachte schon, irgendwie, dass wir jetzt nur, hätte das nur irgendwie angenommen, irgend sowas in der Art, weil sie halt irgendwie diejenige ist, die Intersektionalität erfunden hat. Aber nein, die wird jetzt tatsächlich als Präsidentin geführt von diesem ganzen Laden hier. Und diese Frau Roig, die ich da eigentlich als die Chefin verstanden hatte und die wohl auch das Ding auf jeden Fall leitet, um die es da eben auch ging, die ist da nur der zweite Kopf von dem ganzen Kram. Und ja, von diesen Leuten hier kennt man eigentlich nicht viele, außer die Kybra. Die war ja auch mit bei. Irgendwo, wo ist sie? Da ist die Kybra. Die anderen Gesichter waren mir jetzt so noch nicht so bekannt. Und was ich auch noch interessant fand bei diesen ganzen... Also das ist ja alles so ein intersektioneller Krempel hier natürlich, die das hier irgendwie unterstützen. Und dann gibt es hier die Pandas. Und das sieht man jetzt hier nicht richtig, ich weiß nicht, irgendwie, das macht das Archive hier irgendwie. Das ist auf jeden Fall das Logo von Open Society Foundation. Also wunderbar. Von der Soros Stiftung. Die gehen da Knete rein. Und das war irgendwie Hertie-Stiftung oder so ähnlich. Und dieses hier weiß ich nicht mehr. Ja, die Hertie, die tut einige, also einige Organisationen stützen, die sozusagen einen progressiv reformierten Islam imaginieren und auch an der Uni dran forschen und Aktivisten ausbilden, die in die türkischen und generell arabischen muslimischen Communities gehen sollen, um einen progressiven Islam auszurufen, der Westernized Islam. Und da gibt es auch sozusagen einen kleinen Bürgerkrieg innerhalb vom, also einen intellektuellen Bürgerkrieg, ich sage das in Anführungszeichen, dass der halt angenommen oder eben verschrien wird. Also, ja. Ja, Pinkstings überrascht uns mal wieder mit ein paar lustigen Artikeln. Dieses Mal geht es um Werbefilmchen, wo sie eine App vorgestellt haben. Die App analysiert, wer wie viel spricht, also wann ein Mann spricht, wann eine Frau spricht und analysiert das alles und sagt dann hinterher, ja, die Männer sind natürlich wieder ganz vorne. Ich weiß nicht, ob es vielleicht damit zu tun hat, dass gerade bei Werbefilmchen das irgendwie überzeugend sein soll und die Männerstimmen ja angeblich so überzeugend sind oder irgendwie anders den Frauen vielleicht nicht traut, keine Ahnung. Aber ich finde es mal wieder so ein Finding, das irgendwie auch keins ist, ne? Weil das kann bei anderen Filmen ja ganz anders aussehen, zum Beispiel. Ne? Also, Pinkstings ist immer wieder ein Lacher wert, finde ich, wenn man solche Dinge halt liest. Ich kriege ja, wie gesagt, den Newsletter von denen, da waren noch ein paar andere lustige Artikel drin. Ein Quatsch sondergleichen. Ja, Pinkstings liefert recht regelmäßig ganz gut. Also. In Sachen Unfug sind die schon, also auf jeden Fall vorne mit dabei. Das sind die beiden Damen hier, die die App erfunden haben und die sind natürlich ganz wichtig, weil die kümmern sich um Sexismus, ne? Das ist ein Geschäft und ja, und da fragt man sich dann wieder so, warum ist die Wirtschaft so männerdominiert, warum sind irgendwie die reichsten Leute da irgendwie alles Typen und so, und dann überlegt man sich, was die hier für Ideen haben, nämlich lass mal was entwickeln, wo wir unseren Opferstatus irgendwie mit messen können, wie groß er ist. Alter Schwede, ey. Ja, innovativ ist das irgendwie nicht und brauchen du das auch kaum jemanden, ne? Ich will nur anmerken, dass ich hoffe, dass die zwei Zeretai-Gründer da, Mathilda Kong und Lisa Hamberg, dieses Foto vor Corona-Krise gemacht haben, weil das ist illegal, das dürfen die nicht. Die dürfen keine Firma gründen, sind Frauen. Ist Mathilda die Tochter von Donkey? Ja. Zwei Leute. Lana Del Rey, nicht als Feministin hervorgetan. Ja, das finde ich auch schon. Oha. Der Artikel ist, die Überschrift ist schon klasse, finde ich. Aber ich hoffe mal, dass ist das dementsprechend zynisch gemeint ist auch. Wo war es denn? Tja, einmal mit Profis. Ja, also sie sagt halt, dass sie halt über ihre toxischen Beziehungen singt und und sagt dann halt ein paar andere Leute, die machen halt Songs über sexy sein, keine Kleidung tragen, ficken und betrügen. Also machen damit Nummer 1 Hits. Und dann wäre sie ja wohl auch, dürfte sie ja auch über Beziehungen singen, die missbräuchlich sind oder nicht perfekt sind. Und dann wird ihr halt vorgeworfen, nee, sie darf das nicht. Sie darf nicht mehr mit Beziehungen mit negativem Anteil positiv singen, weil sie halt damit praktisch dem Missbrauch und der Gewalt gegen Frauen Tür und Tor öffne. Ja, stimmt, 200 Mai. Ja, das ist... Aha. Und dann gab es den üblichen Shitstorm, sie sei privilegiert und was weiß ich und überhaupt und sowieso. Und ob. Was hier komplett außer Acht lässt, ist, dass Nicki Minaj und Beyoncé und andere schwarze Sängerinnen eben nicht in Ruhe und auch nicht kritiklos ihre Songs singen können, ohne dass sie zum Beispiel hypersexualisiert werden. Ja, genau. Und wer macht sie so? Ja, sie selbst. Ja, erstens mal ist das ihre Entscheidung und zweitens mal, es gibt halt diesen Bereich, sage ich mal, der Popmusik, wo es halt mehr um Aussehen und Getanze geht. Das wissen wir seit Madonna und solchen Leuten, als um wirklich künstlerische Arbeit. Und das funktioniert halt so. Und damit verdienen die, ich weiß nicht, Bonze ist doch eine der reichsten Musikerinnen der Welt, oder? Wahrscheinlich. Bonze? Bönze ist sogar immer noch berühmt. Ich habe auf Instagram neulich Werbung von ihr gesehen. Boah. Lana Del Rey wirke wie ein Pin-Up-Girl und repräsentiere Geschlechterrollen, die längst überholt seien. Sie singe viel über toxische Beziehungen, was ich zum Teil auch wie eine Anleitung zum Übergriff lese. Sag mal, Feministin. Ja. Seid ihr bescheuert? Ja, schon, ja, das ist genau das Ding, was wir hier seit 300 Folgen sagen. Ja. Also ich finde Lana Del Rey ziemlich so gefällig, das kann man im Hintergrund laufen lassen, aber das hier hat sie auch nicht verdient. Niemand hat das verdient, aber das ist genau das, was halt bei Gamergate da auch war. Dieselben Leute haben das auch mit Videospielen versucht, von wegen, Videospiele dürfen das nicht zeigen, weil das mag ich nicht und meine Ideologie sagt mir, dass das böse ist. Ja, oder keinen Pixel, die fordern, dass man sich als allererstes, bevor man irgendwas anfängt, mal vom Faschismus distanzieren. Ja, ganz genau. Weißt du, so, den Leuten geht es nicht darum, das Medium von Videospielen einfach zu genießen und Spaß damit zu haben und wenn es Probleme gibt, die auch dann zu kritisieren. So. Nö, die gehen da schon hin und haben ihre Ideologie, ihre politische Sicht schon da drauf und passt. Das ist genau dasselbe Ding, was die Leute ja nicht verstehen. Dann heißt es ja hier, du weißt was, Videospiele sind immer inhärent politisiert und dann hier und da kannst du ja nicht sagen, dass das schlecht ist. Das ist einfach nur der Unterschied zwischen Videospielen, die zum Beispiel ja von christlichen Gruppen gemacht werden, um Christentum zu verbreiten oder Videospiele, die halt einfach gemacht wurden, weil sie Spaß machen. So, weißt du, und da geht um Politik zusätzlich, weißt du, so Inzident, ja. So, und genau dasselbe hier, die wollen halt feministische Musik, ja, sollen sie doch selbst machen, sollen sie doch selbst hören, weißt du, warum müssen die dann andere Leute einkaufen? Apropos selbst machen, Zoe Quinn hat einen Kickstarter selbst gemacht. Nein, das hat sie nicht. Abel, sie hat nichts selbst gemacht. Wo sie 80.000 Euro, nee, Dollar eingesammelt hat und irgendwie seit 640 Tagen den Kickstarter nicht mehr upgedatet hat und das halt irgendwie Vaporware war, wo ich jetzt, also ich bin jetzt kein Fan von der Zoe, die scammt in meinen Augen oftmals herum. Generell muss ich aber auch für Kickstarter sagen, wenn ihr jemand dahergelaufenen einen Haufen Geld in die Hand drückt, irgendwas zu erreichen, kann das sein, dass der vielleicht auch einfach das persönliche Rüstzeug nicht hat, ein Projekt umzusetzen. Also ich bin wirklich kein Zoe-Fan, aber generell Kickstarter ist halt oft Vaporware. Nur ist es halt bei Zoe irgendwie besonders prägnant, dass halt 80.000 verschwinden. Was mich ja interessiert ist, was ist mit Russia Today los, die da am 21. Januar 2020 geschrieben haben, Zoe Quinn und Anita Sarkeesian, Twin Queens of Gamergate, turned feminist victimhood into a career, then cheated their followers, opt by Sophia Narwitz. Wow, okay, das ist schon krass, dass die da einfach so das so öffentlich genau direkt berichten. Das ist in meinen Augen aber auch wieder so ein bisschen Bärendienstkampagne. Ich liebe ja den Milo, aber der Milo ist halt auch ein bisschen ein Bärendienstler und genauso ist es, wenn Russia Today deinen Blickwinkel verteilt, ist es halt auch ein bisschen bärendienstig. Ja, also, aber weißt du, so du hast halt einfach Zoe Quinn, Anita Sarkeesian und Gamergate und so, aber die Leute hier, die brauchen solche genaue Artikel, um zumindest irgendwie mal von ihrem Fleck zu kommen. Ja. Natürlich ich habe einen jungen Mann, der ist eine der führenden Figuren von Black Lives Matter. Ich lasse jetzt kurz einsinken. Eine führende Figur von Black Lives Matter, in der Anfangsphase zumindest damals. Seine Ethnie ist ein Fragezeichen. Auch die Geschichte, die wir davor hatten mit Kickstarter und so, das passt ganz gut zu der Geschichte. Ich werde jetzt um allen Teufels willen nicht, das ist ein sehr langer Artikel. Grundtenor ist, dieser Mann macht immer wieder Crowdfundings. Er hat immer die gleichen Antworten darauf, warum es nicht geklappt hat, wo das Geld hingegangen ist. Ich habe mir zu viel vorgenommen, ich bin zu perfektionistisch. Ja, ja. Der Scope war zu groß und so weiter und so fort und so. Wenn man sich dafür interessiert, kann man mal schauen, warum der Mann komplett unglaubwürdig ist, eigentlich. Also, wenn ich verstehe nicht, dass der immer noch Medienzeit bekommt. Das ist halt jetzt dieses aktuelle Ding, ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Der wird auch von Celebrities praktisch gefördert und geschillt, und weil er halt diese Bekanntheit hat. Er wollte eine App machen, mit der Nazis identifiziert werden können, und hat dafür Geld eingesammelt, und da ist nie was draus geworden und so weiter und so fort. Auch ein Medienprojekt. Ich muss mir das gerade vorstellen. Du lädst so eine App runter und da steht dann so: Du bist der Nazi. Nein, du musst damit dann in so eine Rockerbar gehen und den Leuten diese App hinhalten und sagen: Bist du das? Musst du ja sagen. So, dann weiß es gibt ich. Auch zum Beispiel den Fall von 2013, da war er CEO einer Organisation, die er gecrowdfundet hat und hat sich $160,000 Gehalt bewilligt für das Jahr, und das waren 40% der Kohle, die insgesamt für diese Geschichte eingesammelt worden sind und so weiter und so fort. Er hat versucht, Menschen, die darüber berichten, gerichtlich das Maul stopfen zu lassen. Mhm. Und so weiter. Also alle Alarmzeichen sind an, und trotzdem wird er weiter irgendwie kommt er weiter und macht trotzdem, schlängelt sich mit seinem Schlangenöl durch. Das ist im Grunde wie Sibyl Schick, die da auch meint, sie sei hier, sie sei People of Color, aber ist sie eigentlich gar nicht. So. Oh je. Freedom all includes folks incarcerated in psychiatric facilities, nursing homes, abolition of our institutions, must not leave behind our disabled, mad, sick, elderly community members trapped and left to die inside of congregate and carceral settings. Und ich mir denke, Leute, also wenn du wegen einem psychotischen Schub festgehalten wirst gegen deinen Willen in einer psychiatrischen Einrichtung, damit, wenn die Medikamente nach 3 Wochen anfangen zu wirken, du wieder zu dir kommst und nicht mehr psychotisch bist, ist es kein Grund zu schreien, dass jemand unterdrückt wird, sondern dass es jemand, der Hilfe braucht und der Medikamente braucht. Und ich mir denke, den Leuten, die dann wahnsinnig sind, auch noch einzureden, dass sie unterdrückt sind, das ist schon echt ekelhaft. Es ist halt einfach Gaslighting auf Gaslighting bei Leuten, die wirklich Gaslighting-Probleme haben. Also, ja, die schon verwirrt und paranoid sind. Vor allem wollen die Leute auch selbst eigentlich, es gibt ja auch einen Prozentsatz an Leuten, die in solchen Institutionen sitzen, die genau wissen, dass sie ein Problem haben. Und sie wissen, dass das, was ihnen gegeben wird, auch funktioniert. Und dann kommen solche Leute daher und machen das einfach zur Selbstbeweihräucherung. Da gehen sie hin, sagen, weißt du was, nö, das ist nur das System, was dir einredet, du seist krank. Hier, nimm die Pillen nicht, nö, scheißegal, hör auf deine Stimmen, die dir sagen, ertränke das Kind. So, was ist los? Das kann doch nicht sein, ey. Vor allem, weil sie ja damit im Endeffekt den Leuten schaden. So, du kannst doch nicht den Leuten helfen und als Resultat den Leuten schaden. Das geht doch nicht. Außerdem würde ich sagen, das ist auch eine darwinistische Ansicht, oder? Ist das nicht irgendwie darwinistisch, so nach dem Motto, dann lass die Alten doch, dann verhungern die halt. Nee, ich denke, also, die meinen das, glaube ich, anders. Die meinen das so nach dem Motto, dass die da ja jetzt quasi irgendwie Weil sie reden ja hier von must not leave behind. Also sie gehen ja eigentlich davon aus, dass die quasi weggesperrt sind, einfach Schlüssel weg, so nach dem Motto, okay, dass sich das irgendwie die Gesellschaft um die kümmert. Ja, aber guck mal, speziell bei Menschen, also wenn du es jetzt auf die spezielle Gruppe der Psychotiker runterbrichst, wenn du die aus der Einrichtung rausholst, werden die innerhalb von 2 Wochen etwa ein Drittel von denen sterben, weil wenn dein Verstand abhanden kommt und du psychotisch wirst und das medikamentiös nicht behandelt wird, dann verfällt dein Körper nach einer Weile in ein Fieber und stirbt einfach, weil dein Immunsystem, das braucht eine gewisse Art von Fröhlichkeit, um richtig zu funktionieren. Und wenn du psychotisch bist, bist du halt wie ein verwirrtes Tier und dann bist du halt nicht fröhlich und nach einer Zeit schlägt es halt wortwörtlich sich aufs Immunsystem aus und du stirbst dann an der Influenza, also weil dein Immunsystem herunterfährt. Und da oder du stirbst einfach daran, dass du dann aus einer manischen Episode heraus irgendwas lebensgefährliches, vernichtendes tust und ja. Das auch. Ich bin tot jetzt. Und da ist halt irgendwie so, wo ich dann höre, so, ja, die muss man befreien, dann denke ich mir so, weiß ich jetzt nicht so, Leute. Vor welchem Hintergrund war diese Meldung denn jetzt überhaupt? Hatte das jetzt auch was mit Coronavirus zu tun, weil die Leute nicht raus dürfen oder? Nee, das warum? War so generell. Das war von Center for Intersectional Justice hat es retweetet. Intersektionale Gerechtigkeit. Ein sehr interessantes Rabbit Hole, wer sich dafür interessiert. Es gab Das ist ein riesiges Rabbit Hole-Thema. Die Betreuung von psychisch Kranken in Amerika, weil da gab es einige Änderungen über mehrere Jahrzehnte. Da war es halt eine Zeit lang so, dass man die Leute wirklich halt eingesperrt hat und nicht ordentlich versorgt hat. Und dann gab es einen riesigen großen Aktivismusdrang, um das Ganze quasi aufzulockern, das ganze System, was dann dazu geführt hat, dass halt die Leute gar nicht mehr ordentlich psychisch betreut sind und das hat zu einer extremen Krise bei Obdachlosen und Verwirrten und psychisch kranken Menschen, die im öffentlichen Raum unterwegs sind, in Amerika geführt, was ja bis heute mehr oder weniger der Fall ist. Eine interessante Randbemerkung, der Film Einer flog übers Kuckucksnest, der dürfte ja dem einen oder anderen bekannt sein, das war mehr oder weniger auch ein politisch motivierter Film, wo es um diese Thematik ging. Ja, und auch um die Behandlung mit Lobotomie, also. Ja, also. In beides ja damals auch, das ganze Thema ist riesig und deswegen habe ich mich gerade gefragt, aus welcher Ecke das kam, weil ja, die Aktivistenbestrebungen von damals, die hatten halt auch so einen Tonfall und deswegen. Ja, gut, aber das waren ganz andere Zeiten. Da hat man jemandem einen Eispickel ins Gehirn eingeführt und Verbindungen zerstört, damit er ruhig gestellt wird. Also das waren ganz völlig andere Zustände. Das war bevor wir reden halt über die 50er bis 80er Jahre in Amerika. Bevor du die ersten richtigen Neuroleptika hattest. Das erste war ja, glaube ich, Thorazin. Aber auch diese Ärzte haben von Heilung gesprochen seinerzeit. Ne? Es gibt auf Amazon Prime eine Serie, die heißt Law. Da geht es um so düstere Geschichten der Realität. Lore. Die zweite Folge geht es um den Doktor, der dieses Verfahren erfunden hat. Yep. Und seine Geschichte. Sehr, sehr empfehlenswerte kleine Serie. Apropos Amazon, ja. Apropos Amazon. Kommen wir hier mal zu einem Zusammenschnitt. Wir hatten schon mal sowas. Das war irgendwie zur Gamergate-Zeit. Auch mit so einem Zusammenschnitt, wo alle praktisch die gleiche Pressemeldung vorgelesen haben. Ich weiß nicht mehr, um welches Thema es ging. Aber fahr das mal ab, Chris. Wir müssen ja nur einen Teil gucken. Es wird schon klar, worum es geht. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. Amazon has transformed its operations in response to COVID-19 to protect employees and keep packages flowing. Amazon has transformed its operations in response to COVID-19 to protect employees and keep packages flowing. The company is keeping its employees safe and healthy while still delivering those packages to your doorstep. The company is keeping employees safe and healthy. The company is keeping its employees safe and healthy. The company is keeping its employees safe and healthy. The company is keeping its employees safe and healthy. The company is keeping its employees safe and healthy. The company is keeping its employees safe and healthy. The company is keeping its employees safe and healthy. It's been 800 Okay. Warte, also willst du mir sagen, Amazon is keeping the healthy? Moment. Verstehe ich nicht ganz. Nochmal bitte. Ja, hier habt ihr es zuerst gehört. Ja. Ich kann das recht gut erklären, aber sag du da erstmal was, was du dazu sagst. Ja, gut, das ist halt eine Pressemitteilung und diese Leute sind faul, wie so faul, wie es nur geht und lesen die Pressemitteilung vor. Ja, es ist noch eine Stufe drüber, aber es ist im Endeffekt so, ja, Amazon verschickt ja Pakete und die haben ja auch ein Paket verschickt und zwar haben die ein Paket verschickt mit der Pressemitteilung und mit halt Videomaterial von dem schönen Arbeiter, der sich an dem hochmodernen Desinfektionsautomaten die Hände desinfiziert und so weiter und so fort. Und ja, das ist es halt. Du hast halt die Faulheit der Leute. Die kriegen das geschickt und dann verarbeiten die Packages halt nur. Und das Einzige, was die machen, ist, die schreiben den Text halt in den Teleprompter, den die Nachrichtensprecher da vorlesen. Mehr machen die auch nicht an Arbeit. Und dann kommt halt sowas dabei raus. Ja. Und da ist halt die Frage, ist das einfach nur Faulheit oder sind da halt gewisse redaktionelle oder Produzentenpersonen dann halt auch noch mit anderen Geschäftsinteressen, was mit Amazon zu tun hat? Was soll das bringen, spielt das vielleicht auch eine Rolle, dass es so gesendet wird? Aber und der zweite Aspekt, das sind ja jetzt alles regionale Ableger, das sind ja nicht die ganzen National News Sachen gewesen. Da ist es halt auch üblich, dass die mehr oder weniger den gleichen Content einmal produzieren und dann einfach nur ein bisschen regional angepasst machen. Aber das ist gar nicht so ungewöhnlich für Amerika. Journalismus ist es halt nicht. Ja. Wenn sowas hier in Deutschland passiert, ist das, fände ich das bedenklicher, weil, wie gesagt, in Amerika gibt es halt gewisse Distributionsstrukturen, was den Content angeht. Da ist das nachvollziehbar, warum das da so ist. Aber hier in Deutschland passiert das ja auch und hier haben wir solche Strukturen nicht. Das finde ich dann doch ein bisschen bedenklicher. Aber es wirkt schon etwas gleichgeschaltet, nur so ganz leicht. Also. Dieses Wort würde ich im Zusammenhang mit deutschen Medien nie benutzen. Der Chat sagt, das könnte auch bezahlte Werbung sein. Aber. Ja, natürlich könnte es auch bezahlte Werbung sein, das meinte ich ja. Ob die Produzenten oder Redakteure vielleicht finanzielle Interessen haben. Ach so, meinst du das? Ja. Ja, ist dann aber nicht gekennzeichnet und dann illegal, oder wie, ne? So aus der Reihe Xaviers Produkttests heute. Ja. Ich habe leider den Artikel nicht geschafft, ich habe nur die Überschrift gelesen und dachte mir, bringt man mit so. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht so schwierig ist, ne? Da wird wohl irgendwie was verkauft werden und da ist dann eben nichts drin. Was ähnliches gab es schon mal in der Schweiz, haben sie Ökostrom-Anzeiger doch verkauft. Mit zwei LEDs, einer grünen und einer roten. Die wurden aber per Batterien geschaltet und dann ist das jemand aufgefallen. Aber ja, in dem Fall weiß ich nicht ganz genau. Da ist eben einfach kein Tisch drin. Ne? Verkauft einer ein Schild oder so. Ja, hier schreiben sie, dass das einfach nur ein USB-Stick sein soll, ja. Und hier ist ja so 453 Full Spectrum Defense of Living Organisms. Fashion Military. Quantum Biotechnology. Wer hätte gedacht, dass es ein Scam ist? Wäre mir nie aufgefallen. Und der OPEX, du musst mal kurz übersetzen, was da auf dem Chip steht. Ja, das fängt jetzt praktisch die Frequenz an. Podgem, USB, was steht da? Statt. Da steht Bodrost. Bodrost ist. Mein Sprachprozess. Das ist die Firma, die das hergestellt hat, oder? Das ist zu dumm gerade. Der 5G Bioshield hat deine Übersetzungsfähigkeiten außer Kraft gesetzt. Die Duale werden jetzt hier von 5G vernichtet, ja. Ist Schlangenölverkauf ein Teil der Freiheit, ja oder nein? Ja. Ja, es ist Teil der Freiheit. Der Markt sieht ein Problem. Es gibt zu wenig Schlangenöl und dann ist die Lösung halt mehr Schlangenöl. So. Ich glaube, das ist Gemeinwohlökonomie. Ja, aber dieses ganze Quantending oder Esoterik allgemein, also das wirst du auch nicht aus dem Menschen rauskriegen. Mhm. Wird immer Leute geben, die an den deutschen Raumflug ab 1934 glauben. Ja, wenn die Religion das nicht abfangen kann, dann muss es sowas sein, ja. Ja, genau. Auf Deutsch heißt es halt einfach so Bodrost sowas wie PEP. Weißt du, so, ja, das ist PEP-USB. Hyper. How market shape values and political preferences are field experiment. Das ist ein wissenschaftlicher Artikel mit N2703, der sich darauf bezieht, dass Menschen, die am Aktienmarkt handeln, also die Erfahrung haben in einem experimentalen Setting, wo sie ein bisschen Geld bekommen, um an der Börse Geld zu verdienen, dass deren politische Einstellung sich etwas weiter auf die rechte, freimarktliche Seite verschiebt. Also etwas konservativer, ja, wertkonservativer, allerdings auch etwas libertärer. Und ich fand es ganz interessant, dass sozusagen, wenn du ein Planspiel machst in der Schule, wo die Schüler den Markt kennenlernen können, also die Börse, wie sie spekulieren können, das ist so ein Planspiel, das hatten wir damals an der Schule auch, dass das sozusagen Teil von Kulturkapitalismus ist. Also die Börse zu verstehen, führt zu rechter Einstellung. Ja, aber das ist doch ganz einfach dafür auch. Je mehr ich besitze, umso paranoider werde ich, dass ich meinen Besitz auch verteidigen muss gegen andere, die weniger haben. Das ist doch eigentlich völlig klar. Ja, eigentlich kein, aber ja. Oh nein. Krütters setzt symbolischen Spatenstich für die Wippe. Ja, die Einheitswippe, die wir da auch auf dem Bild sehen. Die wollen sie jetzt bauen. Die wippt sogar wirklich, die Wippe, habe ich hier drin gelesen. Das wusste ich noch gar nicht. Also, sie schreiben irgendwie, wenn da 20 Leute oder so sich auf eine Seite stellen, dann bewegt sie sich tatsächlich in die andere Richtung. Also. Ja, aber was soll das sein? Ja, die Einheitswippe. Wie lange dauert ein rot-weißes Absperrband außenrum, bis irgendwie sich die Knochen gebrochen hat bei der Geschichte? Keine Ahnung. Ungefähr 4 Stunden. Auf jeden Fall bauen sie die jetzt bei diesem Stadtschloss hin, wo sie ja jetzt auch die letzte vergangene Woche über das Kreuz montiert haben, wo es auch jahrelang Streit drüber gab, ob da wieder ein Kreuz drauf kommt auf diesen Nachbau. Und ja, davor bauen sie jetzt die Wippe. Da gab es dann irgendwie Probleme. Also sie haben es wohl 2007 schon entschieden, dass es die Wippe geben soll. Und dann gab es erstmal Probleme mit so einem alten Denkmal, was da früher stand, wo noch irgendwelche Reste von da sind, die man nicht einfach so bulldozen wollte. Und dann gab es tatsächlich noch Probleme mit Fledermäusen, die da angeblich gehaust haben und und die man da nicht vertreiben wollte oder so. Aber scheinbar hat die deutsche Einheit jetzt doch gegen die Fledermäuse gewonnen. Jedenfalls haben sie jetzt den ersten Spatenstich gemacht und Ende 2021, wie man hier lesen kann, soll dann die Wippe fertig sein. Dann können wir endlich wippen. Vielleicht ist bis dahin ja auch die Einheit schon wieder vorbei und dann, ja. Also wenn man 53 Jahre, wir sind das Volk, dagegen schreit, dann gewinnt man, glaube ich, beim Wippen auch. Aber das Ding ist doch, das ist in Berlin. Das Architekturbüro rechnet mit einer Errichtung des Denkmals bis Ende 2021, mal Berlin ist gleich 2026, würde ich ungefähr. Ja, was sind 28. Außerdem sollen sich die Leute da dazu eingeladen sehen, gemeinsam zu handeln, wie hier in diesem Artikel steht. Und dann ganz weit außen. Also das ist, die in der Mitte stehen, haben keinen Einfluss auf das, was genau passiert. Also die Wippe will sozusagen kollektives Handeln den Menschen näher bringen und es somit architektonischer Kulturmarxismus in Reinform. Nee, aber das ist doch kein kollektives Handeln, wenn es zwei Enden der Wippe gibt. Also so richtig. Weil dann sind es immer Gegenkräfte, die sich in der Waage halten, aber es ist kein wirklich kollektives Handeln. Das ewige Pendulum. Was ich mich frage, ist, wenn 20 Leute auf die eine Seite der Wippe sich da stellen, was passiert mit den Leuten unter der Wippe auf der Seite? Werden die zerquetscht? Ja. Ich glaube, so wippt die Wippe dann auch wieder nicht. Und wieder stellt niemand die Systemfrage, wer hat die Wippe gebaut? Cui bono! Cui bono! Und wenn auf jeden Fall jemand zerquetscht, das ist doch normal. Ja. Ja. Bitte sicher kann. Mal. Demokratie wippen. Schön. Eine schöne Zeit mit Wippe. Kurz ÖVP zu EU-Hilfsfonds. Die volle Vergemeinschaftung von Schulden verhindern. Ich kann so Überschriften nicht mehr ernst nehmen, aber ja. Ja, das ist eine seltsame Überschrift, das ist klar. Also es geht hier im Endeffekt um den Corona-Ausgleichsfonds, der auf EU-Ebene umgesetzt werden soll für die 27 Mitgliedstaaten. Im Gespräch ist ein Fonds von entweder 500 Milliarden oder 700 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Geld, aber das ist ja alles etwas relativ geworden in letzter Zeit. Und Die Streitfrage ist einerseits die Befristung und andererseits, in welcher Form diese Finanzhilfen im Endeffekt fließen sollen. Ja, ganz konkret ist es ja so, dass alle mehr oder weniger der gleichen Meinung sind, dass es einen Fonds geben soll. Und der soll einen Fokus auch haben auf grüne Energie und Digitalisierung und alles, was immer alle Leute so gerne haben wollen natürlich. Und Dänemark, Niederlande und Schweden und Österreich haben sich jetzt allerdings in so einem kleinen Bund zusammengeschlossen, um gegen den Vorschlag, der jetzt von Deutschland und Frankreich und von der Kommissionspräsidentin angeregt wurde, so ein bisschen Gegenwind zu geben. Dieser Vorschlag, da ist vieles noch relativ unklar. Es ist halt auch noch in der Verhandlungsphase. Allerdings die Vorstellung, die jetzt so mehr oder weniger durchgedrückt werden soll, ist, dass es Direkthilfen gibt, die nicht zurückgezahlt werden müssen in Höhe von 300 Milliarden und 200 in Kreditlinien fließen sollen. Und das Ganze soll refinanziert werden durch einen erhöhten Beitrag der Mitgliedsländer und das analog der Beeinflussung der Wirtschaftsleistungen durch die Corona-Shutdowns. Das hat halt zur Folge, dass beispielsweise Länder wie Polen, die ja nicht unbedingt so viel Geld haben, aber die auch nicht so wirtschaftliche Einbußen, so starke wirtschaftliche Einbußen durch die Corona-Shutdowns hatten, überproportional viel Geld in diesen Fonds reinzahlen müssen. Das sehe ich persönlich als Problem, was Sprengstoff bieten sollte. Aber hier geht es im Endeffekt nur darum, okay, soll das jetzt ein Kredit sein, der zurückgezahlt wird? Oder soll das einfach eine Einmalhilfe sein, die halt ja gezahlt wird und dann ist das Geld halt, ja, kommt das Geld nicht wieder zurück? Kredit und der muss auch zurückgezahlt werden, oder nicht? So, das hat beides Problematiken, ne? Weil wenn man Einmalzahlung macht, dann wäre das sowas wie ein temporärer Finanzausgleich zwischen den Ländern, ja, was ja nicht gewünscht ist auf europäischer Ebene, aber es wäre halt nur ein einmaliger Ausgleich. Wobei die Befristung des Ganzen nicht so ganz klar ist, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist nicht so ganz klar, ob es 500 Milliarden sein sollen oder 700 Milliarden. Und auch, ob das eine einmalige Sache ist oder ob das infolge von zweiten, dritten, vierten Wellen oder was auch immer prognostiziert wird, halt perpetuiert werden soll oder ob es halt wirklich nur eine einmalige Sache sein soll, das ist noch nicht festgelegt worden. Und das sollte festgelegt werden, laut Kurz. Und es sollte halt alles als Kredit fließen. So. Der Punkt ist der, wenn es eine Einmalzahlung ist und es immer weitergeführt wird, dann haben wir sowas wie einen europaweiten Länderfinanzausgleich. Das will ja an sich keiner, wobei einige Länder das wollen. Wenn wir das Ganze auf Kreditbasis haben und das ist unbefristet, dann haben wir quasi die Schuldenvergemeinschaftung, ne? Eurobonds durch die Hintertür, wie auch immer man das nennen soll, anlassgesteuert. Das will ja an sich auch keiner. So, und deswegen ist halt jetzt die Frage, ob die vier Länder sich so querstellen wollen, dass das Ganze nochmal zu Fall gebracht wird. Ja, das würde ja natürlich politische Wellen schlagen. Oh Gott, man lässt die armen Leute, man braucht die Hilfe noch jetzt ganz schnell. Deswegen muss jetzt alles ganz schnell entschieden werden. Ja, also ich weiß nicht. Das, wie gesagt, es sind 500 bis 700 Milliarden, das ist viel Geld, aber da sind ja mittlerweile schon ganz andere Summen geflossen. Was ich mir halt wünsche, ist, dass es keine Befristung gibt, dass es kein Open-End-Programm ist, so wie der Kurz das ja auch fordert, weil sonst sind es halt die Euro-Bonds durch die Hintertür. Dein freudscher Versprecher hat gerade mein Herz ziemlich schnell schlagen lassen. Was war denn der Versprecher? Eine Befristung sollte schon sein. Ja. Befristungen sind immer sinnvoll, weil das bietet einen wirtschaftlichen Planungshorizont. Genau. Ja, falsches Geld für Europa, Fragezeichen. 750 Milliarden Euro für Europa. Wer zahlt, was hilft's? Da spricht der Herr Tichy nochmal mit, ich weiß gar nicht mehr wem, aber der Herr Tichy spricht da in einem Interview mit jemandem und der sagt da auch nochmal ein paar kluge Sätze dazu, aber wenn ihr einen Price gehört habt, dann könnt ihr euch das Video, glaube ich, vielleicht auch sparen. Also, aber ja. Tichy dazu nicht gelesen oder dieses Interview, soll ich dazu sagen. Ja, allzu viel Neues sagen die auch nicht. Also Die Krisenpakete sorgen für heftige Verzerrungen der Finanzmärkte. Maßnahmen gegen die Folgen der Corona-Pandemie zerstören die Preisbindung der Finanzmärkte und kommen einer Schuldenmonetarisierung nahe. Monetarisierung, OPEX. Ich dachte, du bist Atomlinguistik. Monetisierung. So rum. Ja, das war vom Namen. Ja, wer und der schläft natürlich mal wieder. Ich hatte gemutet. Du. Einmal mit Mammon. Scroll da mal rein, der Text ist ganz gut. Da stehen noch ein paar andere Beträge drin. Die Reaktionen von Regierungen und Notenbanken auf die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise sind beispiellos. Berechnungen der Deutschen Bank zeigen, dass die Bilanzsummen der wichtigsten Notenbanken der G10 seit Ende Februar um mindestens 4,5 Billionen gestiegen sind. Dollar. Das ist ja gar nichts. 21 Millionen übertreffen, einschließlich der großen aufstrebenden Länder. Addiert sich die geldpolitische Antwort bereits auf 9 Billionen Dollar mit offenem Ende. Die Notmaßnahmen der G20 schätzt die Bank auf insgesamt fast 9 Billionen Dollar. Diese enormen Summen sind nicht ohne Wirkung auf die Finanzmärkte. Deutlich zeigt dies die Bewertung der globalen Aktienmärkte, die eine heftige Höherbewertung um 15 Billionen Euro erlebten, Dollar erlebten. Diese Entwicklung wird manchen Marktanalytikern unheimlich. Und das kann ich wohl gut verstehen. Das ist ganz schön viel Geld, ne? Was da jetzt offensichtlich auf dem Plan steht. Und ja, also aus dem Ärmel schüttelt man sowas natürlich nicht. Ne? Das Ding ist, dass viele professionelle Analysten, also auch von Signaldiensten für Börsen, Aktiengeschäfte, viele von denen sagen, was die Zentralbank da macht, da haben sie nur noch 3 Fragezeichen über den Kopf. Also das verstehen sie nicht mehr wirklich, warum er so viel macht und wie der Markt jetzt drauf reagiert, dass das alles keinen Sinn macht. Also das sind einige wirkliche Profis auch, die sagen, weiß ich nicht, was das soll. Also deswegen habe ich ja in der letzten Sendung auch dieses mit dem CBDC vorgestellt, mit dieser Zentralbankwährung, weil keiner weiß mehr so ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Es gibt halt nur noch irgendwie diese 2 Ansätze, Modern Monetary Theory und halt diesen Vollgeldansatz, CBDC-Ansatz. Das sind eigentlich die 3, die es gibt. Und das ist alles an sich ungetestet und keiner weiß, ob es funktioniert und hat alles extreme Auswirkungen. Aber was halt der Punkt ist, die Bilanzverlängerung, ja, die wir jetzt gesehen haben in den letzten 10 Jahren, ja, die haben quasi das Wirtschaftswachstum der nächsten 30 Jahre theoretisch vorweggenommen. Ja, spitze. Und das ergibt einfach alles keinen Sinn mehr. Nee. Ja. Ähnlich, das ist illusioniert. Administrierte Märkte, ja. Deren Ergebnisse von Politikzielen bestimmt würden, ganz genau. Das heißt irgendwie, die Politik bestimmt ja die Wirtschaft und dann wird es den Führer annähernd immer sozialistischer sozusagen, ne? Die schieben das durch die Hintertür rein. Das Apropos China und Hintertür und rein. Mit 2878 zu einer Stimme. Volkskongress billigt Pläne für kontroverses Hongkong-Gesetz. Ja, diese Pläne hatte ich letzte Woche schon mal kurz angedeutet und ja, also sie wurden im Endeffekt umgesetzt. Der Artikel 23 der Hongkonger Verfassung ist jetzt mehr oder weniger so weit geändert, dass er nicht mehr Bestand hält. Und das bedeutet im Endeffekt, dass quasi die Strafverfolgung in Hongkong wie in Kontinentalchina ist. So, oh nein, komm. Mehr oder weniger. So, nee. Es gibt weiterhin das Parlament und diese ganzen anderen Institutionen, aber die chinesische Sicherheitspolizei darf theoretisch in Hongkong jetzt halt auch, ist jetzt halt nicht nur da, sondern ist halt auch offiziell da und hat offiziell staatliche Autorität. Ja, das ist der Grundweg, dass man das als Sonderhandelszone oder so behandelt, ne? Ja, und das ist halt der Punkt. Ja, ich hatte ja hier in dem Artikel kommen einige Zahlen vor, aber der Artikel ist auch sehr kritikwürdig, weil meiner Meinung nach das Ganze halt auch sehr runtergeschrieben wird. Also was ist nochmal passiert? Die Volkskammer in China, die hat ein Gesetz erlassen, das Hongkonger Basic Law quasi ändert, in dem Sinne, dass alles, was gegen das nationale Interesse von China verstößt, auch in Hongkong geahndet werden kann. Beispielsweise Witze über die chinesische Nationalhymne machen, obwohl Hongkong, ja, ist Hongkong und, ne, hat eine eigene Nationalhymne. So, Aber da, so, ja, also man darf keine Witze mehr über, also alles, was in China quasi strafbar ist, ist in Hongkong jetzt auch strafbar und ist auch ahndbar. Die Proteste, die es vor kurzem gab, die richteten sich noch gegen viel weniger drakonische Maßnahmen. Da ging es nur über Auslieferungsgesetzgebung. Jetzt müssen die Leute gar nicht mehr ausgeliefert werden. Jetzt kann man sie vor Ort, an Ort und Stelle quasi den Prozess machen. Und ja, die Proteste hatten ja dazu geführt, dass bei den Regionalwahlen in Hongkong die progressiven Partei, in diesem Sinne mal positiv besetzt, progressiven Parteien, ja, sehr großen Wahlzuwachs hatten. Und ja, was irgendwie, hier steht zwar in dem Artikel drin, okay, mit 2878 zu einer Stimme, ich meine, das zeigt schon, dass es kein ordentliches Ergebnis ist. Das war jetzt der Volkskongress von China. Aber was ist denn bitte im Parlament von Hongkong passiert? Da ist nämlich Folgendes passiert, wo dann natürlich dieses Gesetz dann auch erstmal in Hongkonger Gesetz dann halt akzeptiert werden musste. Da hat man einfach alle Mitglieder der progressiven Partei mit der Polizei aus dem Parlament ausgesperrt. Hat sie teilweise rausgetragen, alles abgesperrt und dann hat man abgestimmt und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Ja, es ist ziemlich schlimm, was da in Hongkong jetzt passiert ist, weil auch ja schon in den diplomatischen Depeschen im Vorfeld angekündigt wurde, dass man sich jegliche internationale Einmischung verbietet und ja, als Reaktion darauf kann ja an sich nur, müsste eigentlich erstmal eine Reaktion von Großbritannien kommen, weil ich weiß nicht, wie man das anders deuten kann als eine Verletzung des Hongkonger Vertrages, ja, wo sich die Chinesen ja quasi zu dieser Zwei-Staaten-Lösung verpflichtet haben und die Rechte in Hongkong quasi weiterhin wahren wollten. So, bis zu einem gewissen Datum, was jetzt halt noch nicht ist. Was war das? 2030? 35? Bin ich sicher. Ja, schlimme Sachen in Hongkong und Hongkong hat ja eine wirtschaftliche Sondersituation auch, ist ja quasi Teil des chinesischen Wirtschaftssystems sowieso schon, hat aber noch eine eigene Währung und diese Währung ist an den US-Dollar auch gekoppelt. Die Sanktionen, die gegen Kontinentalchina bestehen gegen Hongkong nicht und Hongkong hat viele weitere Privilegien, die natürlich auch für China von Nutzen waren, wirtschaftlich gesehen, aber da kann man jetzt nicht mehr weiter drauf bauen. Ja, Amerika hat schon angekündigt, dass es halt wenig Sinn macht, Hongkong jetzt noch als selbstständigen Wirtschaftsraum anzusehen und deswegen, warum sollte es von den Sanktionen ausgeschlossen sein? Das wird natürlich, ja, und das ist halt sehr schwierig. Hongkong ist eines der größten Bankenzentren und Kapitalsammelbecken der Welt und ja, ich meine, wir haben ja genug Krisen im Moment, aber wenn das ganze Geld, was in Hongkong verwaltet wird, jetzt halt langsam, na gut, das meiste, viel wird schon abgeflossen sein, aber das wird jetzt halt, da wird jetzt auch eine extreme Kapitalflucht passieren, weil allein die Frage, okay, wenn du dein Geld in Hongkong-Dollar irgendwie gelagert hast, kannst du das nächsten Monat noch gegen US-Dollar tauschen oder musst du das gegen Yuan oder Renminbi tauschen? Und ist es dann noch das gleiche wert? Und ja, China hat gesagt, die wirtschaftlichen Freiheiten von Hongkong sollen nicht eingeschränkt werden, sondern nur die bürgerlichen Freiheiten. Das ist meine Ansage, oder? Ach, die sind alle bei der FDP, ja. Oder zumindest klischee-mäßig. Ja, meine Güte, sag ich die so. FDP hat Vorposten an allen Ländern der Welt. Also die gelbe Gefahr. Ja, ich hoffe, ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung sich das jetzt noch positiv in Hongkong entwickeln kann, weil rechtlich gesehen ist das Kind jetzt in den Brunnen gefallen. Das ist eine sehr gute Rechtsprechung. So, wir machen einfach immer alles mit Kind. So. Kind ist in den Brunnen gefallen, das Wasser wurde mit dem Kind ausgeschüttet. Ja. Flag of social Darwinism is flying in the US. The economy should be pushed by enterprises and Wall Street. A president should focus on humanitarianism and how to avoid reinfections and death. However, Trump is more like a general representative of investors. Is this called capitalism? And then Trump, so stock market up big, Dow crosses 25,000, S&P 500 over 3,000, states should open up ASAP, the transition to greatness has started ahead of schedule. There will be ups and downs, but next year will be one of the best ever. Als ich den Tweet gesehen habe, war ich schon wieder so müde zwischen diesem Propaganda-Informationskrieg zwischen USA und China, wo ich mir dachte, geht es jetzt die nächsten Jahrzehnte die ganze Zeit so hin und her, dass dann so kleine Wusel an Journalisten sich gegenseitig so, ah, guck mal, da sagt der das und dann kommt Trump und sagt China und dann sagt der Yu Xin wieder, ja, aber guck mal, Sozialdarwinismus und USA und ich denke mir so, Leute, ich keine Ahnung, Zentralbank macht brrr, Punkt Geld in den Markt und alles geht hoch während ein Shutdown. Ich war einfach nur tired und brauchte ein Bier, als ich das gelesen habe. Abel, ja. Stell dir einfach einen Stiefel vor, der auf ein menschliches Gesicht tritt, immer und immer wieder. Und es wird halt Ups und Downs geben, aber der nächste Tritt, ja, der wird der beste überhaupt. Ja, vor allem, weißt du, ich bin ja eigentlich selten so, dass ich so eine Verteilungsfrage stelle, aber dieses ganze Drucken der Zentralbanken, das hilft halt auch eher den oberen Schichten, ihre Werte zu erhalten und entwertet halt eher das, was die unteren Schichten haben, wo ich mir halt sage, ich möchte Wettbewerb, ich möchte richtig starken Wettbewerb, aber ich will halt auch, dass man so ein bisschen guckt, dass irgendwo die Schere nicht ganz zu weit aufgeht, so. Und das sehe ich halt gerade gar nicht, also dass sich darum niemand kümmert und dass aber auch die Linke nicht in der Lage ist, das ordentlich zu kritisieren. Wo ich mir einfach denke, so, wo soll es denn hinführen? Und Marsafe meinte ja schon Stiefel. Also. Ja, aber das hier ist im Grunde nichts weiter als ein Trailer für das, was uns so locker ja die nächsten 40 Jahre erwartet. Ja, wortwörtlich. Also. Ja. So super, ich freue mich schon auf hier America and China Cold War 2 Electric Boogaloo. Das ist klasse. Das wird super. Es hört halt nicht auf, weißt du, es geht immer weiter. Also the ride never ends. Ja, wo wir gerade bei staatlicher Propaganda waren, ne? China Global Times. Wer das nicht weiß, das ist das offizielle Parteiblatt. Das ist die ausländische Publikation von China, von der chinesischen Zentralregierung. Ja, wo man lassen wird. Also wenn das nicht Propaganda ist, dann von denen kann warte, also von links nach rechts, covert Jihad, also so verdeckter Jihad, also so, ne? Mecca 1, forming group and cadre, yeah, conduct acts of terrorism, covered Dawa, das it's basically, so halt, ja, Islam halt machen, ne? So. Krypto-Jihad. Dann strategische Verteidigung in Richtung von Medina. Populär, also build popular support, Unterstützung aufbauen, train cadres in entire state through guerrilla warfare, also die einzelnen so syndikalistischen Zellen dann weiter trainieren und aufbauen und so weiter. Und dann ist nicht mehr das Dawa halt covert, also versteckt, sondern öffentlich, offen. Ja. Dann geht es in die Richtung von Equilibrium. Und wenn wir das erreicht haben, dann kommt die strategische Offensive, der Defensive, nämlich Mecca 2, ja, das sieht aus wie fucking Disney, wie die hier die nächsten 10 Jahre an Filmen vorstellen. Mecca 2, declare and administer the Caliphate, ja, so, der Kalifat, der kommt jetzt einfach so, das ist Endgame. Der Artikel was originally published in the statement before the House Homeland Security Committee and Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence in the USA. Und es geht darum, Al-Qaeda has become more resilient and ready to exploit our own strategic weakness. It sees the opportunity presenting by conflicts in a Muslim world to advance its strategic objectives. It has acted deliberately below the thresholds that would set off alarms in Washington. The rise of ISIS galvanized the Salafi jihadi movement globally, which will continue to strengthen Al-Qaeda long after ISIS is gone. America's strategy to counter Al-Qaeda has remained relatively unchanged since 2001, even as the organization has adapted. The U.S. does not even recognize anymore the seriousness of the threat Al-Qaeda poses. Al-Qaeda is not in decline, it's preparing to emerge from the shadows to carry forward the Salafi Jihadi movement. Und ich würde auch sagen, dass der IS selber auch noch nicht am Ende ist. Also Sachen Terror gibt uns, es wird weitergehen. Ja, aber den Dschihad, den kannst du gar nicht greifen, weil das ist ja nur so eine Mischung aus verschiedenen Gruppierungen, die alle nichts miteinander zu tun haben und ja, so. Genau, der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun. Übrigens ist Dawa nichts weiter als so Übersetzungen in Richtung von Ruf, Aufruf, Einladung, Werbung, Propaganda und so weiter. Ne? Segenswunsch bedeutet halt im Grunde sowas wie Ruf zum Islam. Das ist eine missionärische Aktivität. Ja, so. dann gibt es ja nichts zu sehen. Sehr gut. So von wegen so Covert Dawa heißt versteckter Aufruf, Islam zu propagieren. Dann gehen wir drüber und dann heißt es hier, wir bilden, sobald wir unsere syndikalistischen Zellen aufgebaut haben, können wir einfach das Coverte Missionierung können wir halt einfach streichen und machen es einfach overt und einfach ganz genau. Wir kommen zu den Leuten nach Hause, konvertieren die, nobody expects the Muslim Inquisition, dann passt es. Kann Sternchen und dann unten steht, kann auch mit Feuer und Schwert passieren. Ja, genau, ja. Unfolding the future of the long war, motivations, prospects and implications for the U.S. Army. Das Dokument ist schon etwas älter. Es ist aber sehr gut, wenn man verstehen möchte, wie der Kampf gegen den Terror, also Strategie der USA aussieht. Und der Begriff The Long War, den wollen sie mittlerweile aus Framing-Gründen aufgeben. Aber das Dokument selber ist eine Goldgrube an Informationen. Wenn man versuchen möchte, wie der stärkste NATO-Mitgliedsmensch-Staat, was denn so die Idee ist hinter seinem Handeln. Und wenn ihr das Dokument lest, dann werdet ihr einfach die letzte Dekade wesentlich besser verstehen. Also, hast du es denn gelesen, Abel? Ja, natürlich. Bist du ein Streber oder was? Willst du in der Fahrt dann ganz oben stehen? Huh? Bist du kein Streber, Alter. Ja, doch, ich strebe schon, ja. Ich strebe für meine Zerschmetterung des Kulturmarxismus. Eben, danach muss man auch streben. Ja, das ist auch immer richtig, ja. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. So sieht's aus. Boah, hier ein Sponsor-Tweet, ne, von Abel. Ja, hier sponsor ich meinen Twitter-Account. Nee, in dem Tweet geht es darum, dass ich euch die Person vorstellen möchte, die den Begriff Netzneutralität geprägt hat. Und das ist der Tim Wu. Der schreibt zwar an sich ein bisschen trocken, also The Master Switch war eines von den wichtigsten Büchern, was ich bisher gelesen habe, weil einfach die Materie viel zu krass ist. Also wie das sozusagen eine Technologie, Nische als Firma, Macht darüber hast und einen Staat verwendest, um in dieser Nische eine Vormachtstellung zu haben. Das Buch selber war aber halt auch ein bisschen trocken. So, also detailreich, gut geschrieben, aber halt trotzdem ein bisschen Tim Wu-Style halt, bisschen trocken. The Attention Merchants war wiederum weniger trocken wie The Master Switch, aber das sind zwei Bücher. Also The Attention Merchants beschreibt sozusagen den Aufbau der Public Sphere, also wie es sozusagen mit den ersten Zeitungen sozusagen eine Öffentlichkeit entstanden ist, mit den ersten Massenzeitungen, die so günstig waren, dass man über Werbekampagnen innerhalb der Zeitung die Zeitung selber finanziert hat. Und im Master Switch geht sozusagen über die Öffentlichkeit ein, die durch Technologie geschaffen worden sind. Und die beiden Bücher, wenn ihr die nebeneinander legt und miteinander liest, dann habt ihr einen ganz guten Einblick darauf, wie es sozusagen, wie Öffentlichkeit entsteht und wie Technologie Öffentlichkeit verändern kann. Also Tim Wu, also Godspeed, also ist ein sehr guter Autor und Forbes schreibt ja auch brillant. Also, du magst ihn nur, weil er dir zustimmt. Nein, der schreibt neutral, das ist ja das Schöne. Neutral kann man nicht sein, alles ist politisch. Nee, der schreibt tatsächlich neutral. Also. Sehr gut, sehr gut. Opinion, that safe space, MySpace is a natural monopoly. So. Ja, ich will nur mit der ganzen Geschichte über YouTube ist evil und Twitter ist böse und ich mag ja die ganze Zensur und tralala und die Boosting und alles. Darunter leide ich ja auch selber, aber ich will nur darauf hinweisen, dass MySpace mal ein natürliches Monopol war. Also, ja. Denkt einfach dran. MySpace war mal Monopol. Zumindest so bezeichnet wurde, ja. Ja. Ja, AOL Keywords war auch mal ein Monopol. Ja, oder Prodigy. Da habe ich eine CD, da habe ich 50 Stunden frei. Habt ihr es eigentlich gemerkt? Wir hatten heute noch kein einziges Corona-Thema. Boah, ja, voll gut. Da habe ich wirklich auch im Verlauf des Streams drüber nachgedacht, dass wir es seit langem mal wieder schaffen, irgendwie das Wort Corona fast gar nicht zu erwähnen. Corona! Ja, danke, Antifa. was auch damit zusammenhängt, ist so ist die Pandemie jetzt irgendwo vorbei? Nein. einfach wieder rumgehen und Läden ausrauben. Nee, noch ist die Antifa nicht verboten, OPEX. Okay, ja. Ja. Was auch nicht verboten ist, dass Affen einfach so sich aus indischen Labors einfach Corona-Bluttests mitgehen lassen, ja. So, diese verdammten Affen, weißt du, George Soros, ja, der setzt immer auf krassere Taktiken, um halt einfach Kontrolle an sich zu reißen, ne? Dressierte Affen, ja, schon Affen. In Bananen. Mensch, vielleicht waren das ja die gleichen bekannt, Affen auch in Wuhan. Ist irgendwas darüber ist das bekannt, eine Bande, wie viel, die jetzt einmal durch die ganze Welt reist. Ist irgendwas darüber bekannt, wie viele Affen das waren? Ich würde ja so auf 12 tippen. Ja, so ein Dutzend. Kicher. Wie dieses eine Ding, was haha, Affen. 12 Mann. Fliegende Affen, hä? Sehr gut. Fliegende Affen. Sollte eigentlich nicht in der Rubrik Panorama stehen, sondern in der Rubrik Kultur oder Lifestyle. Wenn ich fliegende Affen sehe, schlage ich schnell zweimal meine Hacken zusammen und dann bin ich wieder in 1980. In meinem Safe Space. Der Affe da im Hintergrund, der guckt so auf den Affen da vor ihm, der so zwei Mangos hat und so, auch komm, ey. Die Mango hat jetzt auch Corona. Das ist ein Symbolbild, würde ich sagen. Ne? Und der Affe da links in der Ecke, der ist einfach zufrieden, der hat einen Fliegen. Ja, das ist ein Sinnbild für den Kapitalismus halt. Da ist der träge Typ, dem eine Papaya reicht. Und hier ist der böse Kapitalist, der hat zwei Papayas. Und da hinten ist die Arbeiterklasse vor dem Scherbenhaufen der Gesellschaft. Das ist doch wunderschön. Auf der Designated Society Street, ja. Auch die Aufteilung, dass der Reiche noch eher an dem Armen dran ist als am Rest der Gesellschaft, der so für sich sitzt links. Mutiert Corona, wird es unter Primaten wüten. Was? Tja, weißt Bescheid. Oh, war ja. Das Coronavirus könnte sich auf diesem Wege weiter ausbreiten. Ja. Sollte SARS-CoV-2 bei häufigerem Kontakt zwischen Menschen und Affen mutieren, könnte es nach Einschätzung der Forscher verheerende Auswirkungen auf Primatenarten und andere Wildtiere haben. Menschen wird daher geraten, sich Affen nicht zu nähern und diese nicht zu füttern, solange die Corona-Pandemie andauert. Oh, okay, ja. Naja, ist ja egal, wir haben ja eh kein Patreon, von daher. Ja, aber dann müssen wir den Pennern in der Kapsel da draußen sagen, dass sie wieder heimfliegen sollen. Aber das zeigt auch wieder ein sehr lustiges Problem, was wir in Thailand mal auch hatten. Das ist ein Unglaube, glaube ich, bisher, dass in Versuchen hat das noch nie funktioniert. Naja. Dass man menschliche Viren in Affen einspritzt oder so, dass sie dann davon krank werden, das habe ich noch nie. Nee, es geht ja um Mutationen, Mamon. Es geht ja darum, dass der Virus sich an den Affen anpassen könnte. Ja, warum haben wir überhaupt Bluttests von Corona-Zeug da im Labor gehabt? Ja, siehst du mal. Die wollten das an den Lauterbach schicken und an den Söder. Das hat PewDiePie bezahlt, glaube ich. Wer zu verstecken hat, der hat auch nichts zu befürchten. Er hat auch keine Affen-Raids zu befürchten. Also einfach die nächsten 30, 40 Jahre werden dann so aussehen, wir werden einfach politische Kriegsführung mit Affen haben. Wir werden einfach wilde Tiere auf der Straße haben und dann einfach so die Politbüros von unseren Gegnern überlaufen lassen. Das wird klasse. Also du hast gerade politische Kriegsführung gesagt. Dazu gibt es eine gute Publikation der RAND Corporation. Heißt Modern Political Warfare, Current Practices and Possible Responses. Ist das Modern Warfare 3 oder? Modern Warfare. So in die Richtung. So in die Richtung. Also in die Richtung Modern Warfare oder Modern Talking? Beides. Sehr gut. Cherry Lady. Oh, ja, sind wir schon wieder durch, oder was? Ja, das war's schon wieder. Ja, ich war schon davor durch. Ja, kauft Miete pro Kopf, beste Buch, Alter. Ja, genau, hab's gelesen und kann sagen, ja, Miete pro Kopf, beste Buch. Cool. Besser als Bibel. Kann man das auch ausleihen, Miete pro Kopf? Da kann man es nur kaufen. Ist das bei Amazon Prime mit drin? Ja. Oder bei Amazon Primate. Wir haben ja heute gehört, wie Amazon ihre Mitarbeiter schützt. Die schützen sie, indem sie ihnen Miete pro Kopf geben zum Ausleihen. So. Aber desinfiziert. Ja, desinfiziert, ja. Die Mitarbeiter. In dem Buch ist Desinfektionsmittel drin. Das ist also ausgeschnitten. Fürs Gehirn. Buch. Hochlebe, langlebe der Antikommunismus. Landlebe, genau. Fördert freier Dienst, zerschmettert, was ihr schadet. Geht auf der safespace.net und bleibt frei, sonst wird euch die Freiheit genommen. Ja. Und in den Wald. Entspannt euch und geht in den Wald. Und tragt eure Maske im Herzen. Ja. Ja, Abstand 3 Meter zu den Bäumen, weil die Bäume können auch husten. Hört ihr die Bäume husten? Ich schon. Ja.